Melons! Ahoi, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Merlin. Mein Name ist Joe. Und ihr hört gerade Uncommon Taste Podcast. Zu finden unter www.uncommontaste.de. Korrekt. Ja, herzlich willkommen zur mit doch einiger Verspätung jetzt endlich erscheinenden 57. Folge. Wurde langsam Zeit, es war mit Ostern und jetzt dem letzten Wochenende tatsächlich einfach viel durcheinander und viel hin und her. Es hat einfach nicht geklappt, dass wir früher aufnehmen. Diese Folge sollte euch am Dienstag erreichen. Ich hoffe, das funktioniert auch so, aber da steht eigentlich, glaube ich, nichts mehr im Wege. Also Dienstag, der 14. Wie gesagt, wir sind ein bisschen spät dran, aber naja, irgendwie haben wir es jetzt endlich hingekriegt aufzunehmen und sind auch sehr glücklich damit. Diese Folge wird, glaube ich, wieder sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Wir haben ein sehr cooles Hauptthema, das, glaube ich, auch vielen unserer Hörer gefallen wird. Das ist so oft quasi schon angesprochen worden, dass derartige Themen sehr beliebt sind. Jetzt schauen wir mal, wie wir das heute hinkriegen. Wir haben auf jeden Fall auch beide, glaube ich, sehr, sehr Bock drauf, definitiv. Aber natürlich, bevor wir in die Folge einsteigen mit News und Hauptthema und allem drum und dran, wie immer die Frage, Joe, wie geht's dir? Du bist jetzt mit deiner Masterarbeit durch. Jetzt steht nur noch die mündliche Prüfung bevor. Du spielst Bloodborne, Final Fantasy. Die Videospielwelt hat dich 100% zurück. Ja, das auf jeden Fall. Aber ich glaube, das wissen unsere Hörer auch schon seit letzter Folge, glaube ich. Stimmt. Ja, ich bin momentan dabei, Bloodborne zu spielen. Das ist ein fantastisches Spiel. Kann mich aber leider nicht komplett darauf fokussieren, weil ich Persona 3 noch nicht fertig gespielt habe. Dieses Spiel ist tatsächlich sehr viel länger noch, als ich dachte, obwohl ich schon wusste, dass es lang sein würde. Bin aber zuversichtlich, dass ich es demnächst auch beenden kann. Dann kann ich meine ganze Konzentration Bloodborne widmen. Und ansonsten, ja, Final Fantasy 14 bin ich in letzter Zeit auch wieder stärker mit beschäftigt, seitdem ich auch eine Gruppe habe, mit der ich High-Level-Raids machen kann. Macht mir das Spiel auch wieder viel mehr Spaß. Wieder wird das Gefühl, ich sehe wieder ganz viel Neues. Und ja, das bedeutet, ich habe auf jeden Fall... kann ich mich nicht über zu wenig Spiele beklagen. Das stimmt. Und werde auch für die nächsten Monate auf jeden Fall dann auch gut gerüstet sein. Und stimmt. Merlin hat endlich nach einem Jahr Verspätung Dark Souls 2 angefangen. Ja, ich habe endlich Dark Souls 2 angefangen. Es ist jetzt endlich rausgekommen und ich habe es mir auch sofort zum Launch tatsächlich gekauft. Es ist endlich die Scholar of the First Sin Edition rausgekommen, auf die ich ja quasi gewartet habe. Ich habe dann ja mit meinem jahrelangen Hin und Her, muss man ja schon fast sagen, irgendwann gesagt, okay, scheiß drauf, ich warte jetzt einfach, ich nehme jetzt einen festen Termin, ich warte, bis die Edition mit allem drum und dran rauskommt, dann kaufe ich sie einfach sofort und spiele es dann auch. Und habe es dann auch einfach jetzt durchgezogen und bin auch mittendrin, muss ich sagen. Ja, es ist natürlich schon genau das, was ich so ein bisschen erwartet habe, bestätigt sich. Ich war ja so sehr, sehr fast schon ängstlich, weil eben Dark Souls für mich definitiv eins der besten Spiele der letzten paar Jahre, eigentlich sogar eins der besten Spiele meines ganzen Spielerlebens ist. Ich halte das in ja sehr hohen Ehren und habe das total geliebt. Ich würde auch bis heute behaupten, dass es wahrscheinlich mein liebstes Spiel aller Zeiten derzeit ist. Und entsprechend war ich natürlich sehr skeptisch Dark Souls 2 gegenüber, wenn man dann so die Entwicklung mitkriegt. Das war nicht Miyazaki, der das gemacht hat und so weiter und so fort. Und ja, einige meiner Befürchtungen haben sich dann doch auch schon bestätigt. Es ist ein gutes Spiel, definitiv. Es macht viel Spaß. Es erreicht leider an keiner Stelle so die Brillanz von Dark Souls 1, aber trotzdem natürlich sehr, sehr spielenswert. Ich meckere da auf sehr hohem Niveau, aber ich meckere, ich merke das an mir selber, ich bin unzufrieden mit gewissen Dingen, aber trotzdem macht es definitiv eine Menge Spaß, ich bin jetzt voll und ganz drin, kann nicht genau einschätzen, wo ich gerade bin, ich würde behaupten, so ungefähr Mitte der Story mindestens, weil ich jetzt auch nicht so mega viel Zeit habe, ich es nicht gleich quasi in 3-4 Tagen durchgezogen, das komplett durchzuspielen, aber bin auf jeden Fall gut unterwegs. Bisschen schwierig für mich zu navigieren in dieser Welt. Ich habe manchmal nicht so genau eine Ahnung, wo ich hin muss. Ich renne ständig nämlich in irgendwelche Sackgassen, vor allem auch Sackgassen, die vorher nicht existiert haben. Du hast ja die Originalversion quasi gespielt, nicht die Version, wo dann andere NPCs und andere Gegner und sowas platziert wurden. Und man merkt jetzt doch schon, dass da einige Wege plötzlich versperrt sind, die es vorher nicht waren. Bringt das Pacing für mich ein bisschen durcheinander, aber wie gesagt, alles meckern auf hohem Niveau. Es macht immer noch Spaß. Ich bin auch total drin, aber ja, auf hohem Niveau enttäuscht, wie ich es aber auch voll erwartete. Deswegen, also eigentlich ist es alles genauso, wie ich jetzt seit anderthalb Jahren mit mir hadere und wie ich es quasi auch erwartet habe, so ist, hat sich alles bewahrheitet, deswegen bin ich jetzt auch nicht mega enttäuscht oder dergleichen, aber ja, es erreicht wahrscheinlich nicht die Brillanz von Dark Souls und auch nicht die Brillanz vielleicht eines Bloodborne, da gucke ich dir ja auch regelmäßig über die Schulter. Natürlich, weil ich auch total mega interessiert bin, ist schon so, dass ich auch ein bisschen glücklich bin, dass ich nebenher Dark Souls 2 spielen kann, um so ein bisschen darüber hinweg zu trösten, wirklich, dass ich jetzt nicht Bloodborne spielen kann derzeit. Ja, mal schauen. Das werde ich mir vielleicht irgendwie dann auch nochmal genehmigen, die irgendwann vielleicht mal die PlayStation klauen und dann das auch doch nochmal spielen. Ich bin mal gespannt, was du dann sagst, wenn du durch bist. Das wird dann ja auch irgendwann demnächst zumindest wieder richtig hauptmäßig angegangen und dann schauen wir mal, ja, wie so dein Fazit ist. Ja, dann würde ich sagen, steigen wir ein in die Folge. Wie schon gesagt, uns erwartet dann ein sehr cooles Hauptthema und doch auch tatsächlich einige News. Wie wäre es, wenn du erstmal eine Newsübersicht gibst? Dann können wir ja mal sehen, was uns in der Folge alles bevorsteht. Genau, wir haben heute 4 News für euch. Und zwar wird Merlin anfangen mit einer, ja, weiß nicht, ob man das überraschend nennen kann. Also mich hat zumindest ein bisschen auf den falschen Fuß erwischt. Und zwar, wir haben ja schon mal über die finanziellen Probleme von Crytek geredet. Das heißt, es ist fast schon ein kleines News-Update, was wir hier haben. Und sie wurden damals ja mit einer Finanzspritze von einem damals unbekannten, ja, Gönner, könnte man fast sagen, schon ein bisschen versorgt. Und jetzt ist anscheinend durch einen Kotaku-Artikel herausgekommen, dass es sich bei diesem geheimnisvollen Gönner um niemand geringerem handelt als Amazon selbst. Um welche Hintergründe es da gibt, welche Informationen man dazu hat und was es damit auf sich haben könnte. Dazu wird Merlin euch gleich was erzählen. Dann komme ich mit einer etwas, ja, ich weiß nicht, ob man das skurrilen nennen kann, aber etwas kleineren News an sich. Es geht um einen Final Fantasy Spin-Off, das sich Möbius Final Fantasy nennt. Haben die meisten wahrscheinlich noch nie gehört, weil es ein Final Fantasy für Handys ist, aber da gab es eine Kontroverse zum, ja, etwas, sag ich jetzt mal, revealing Outfit des männlichen Hauptcharakters und was es damit auf sich hat und warum es jetzt schon wieder Kontroversen darum gibt, dazu werde ich gleich nochmal sagen. Mhm. Dann als drittes wird Merlin was zum Ende von OnLive erzählen, dem Streaming-Service, das vor ein paar Jahren online gegangen ist. Genau, da wird Merlin euch noch was erzählen und ich werde dann noch als letzte News was zu Shin Megami Tensei X Fire Emblem sagen. Dieses Spiel wurde vor 2 Jahren ja von Nintendo und von Atlas angekündigt und ist seitdem in der Versenkung verschwunden. Alle dachten schon, das wird das nächste, ja, The Last Guardian, aber überraschenderweise wurde es als auf der letzten Nintendo Direct gezeigt, aber es war doch nicht ganz das, was sich vielleicht Fans erhofft haben und genau, ich werde dann noch meine Meinung ein bisschen dazu sagen und was es damit eigentlich auf sich hat. Und dann würde ich sagen, legen wir doch gleich mal los mit Crytek und Amazon. Ja, legen wir los mit Crytek und Amazon. Du hast es schon sehr gut gesagt. Eigentlich ist es schon fast ein News-Update, was wir hier haben, weil wir ja damals relativ ausführlich auch aufgrund eines Kotaku-Artikels darüber berichtet haben, wie es gerade um Crytek steht. Da gab es ja sehr, sehr viele Fragezeichen. Man wusste nur, da läuft gerade einiges schief. Es gibt Entlassungen, es gibt Probleme, Geld fehlt und, und. Dann kam plötzlich quasi eine, sagen wir mal, rettende Investition. Wie schon gesagt, das war auch damals schon so, dass sie das Benefactor genannt haben. Ein neuer Benefactor, der aufgetreten ist. Das klingt schon fast ein bisschen nach Gönner tatsächlich. Damals wurde aber auch schon vom Chef gesagt, von dem Savard Yerli, dass es sich dabei nicht um einen Verkauf von Crytek an sich handelt. Crytek ist immer noch quasi völlig unabhängig. Es ist tatsächlich ein, ja, reines Revenue, es ist tatsächlich eine Geldspritze mit einem entsprechenden Gegenwert von Crytek aus. Jetzt war ganz lange nicht klar, wer das genau war und wofür das genau war. Und natürlich wieder Kotaku, die quasi auch einen Update-Artikel dazu geschrieben haben, haben mit einigen Insidern gesprochen. Keiner von denen will wirklich genannt werden. Das ist ja relativ üblich bei sowas, wobei damals zumindest bei der Crytek-Geschichte man schon ganz klar Namen und Gesichter zu einigen Leuten hatte, die da was gesagt haben. Diesmal ist es wirklich komplett, sagen wir mal, ja, anonym, was da so an Informationen rüberkommt. Trotzdem aus ja, vergangener Erfahrung mit Kotaku, die da immer sehr, sehr gut recherchieren, kann man wohl davon ausgehen, dass da wohl das meiste der Wahrheit entsprechen wird. Das sind eben Leute, die Crytek nahestehen oder eben bei Crytek gearbeitet haben und die sagen eben, Amazon war der große Geldgeber. Da wird zum Teil von 50 Millionen Dollar gesprochen, zum Teil von 70 Millionen Dollar. In jedem Fall war es anscheinend ein sehr großer Deal, der da irgendwie über die Bühne gegangen ist. Was genau das jetzt beinhaltet, ist sehr schwer zu sagen. Viele sagen schon, 50 bis 70 Millionen Dollar einfach nur für die Engine wäre sehr, sehr viel, wenn es jetzt rein um Lizenzgebühren geht. Tatsächlich gibt es auch einige Leute, die behaupten, es würde dabei sich um eine neue Engine handeln, die Crytek für Amazon selbst entwickelt. Amazon hat ja in letzter Zeit öfter mal in der Hinsicht über sich reden gemacht, weil sie ein neues Studio gegründet haben. Es gab ja auch das Amazon Fire TV, auch da haben wir ja damals drüber geredet. Und das neue Game-Studio, wie gesagt, entwickelt auch derzeit schon exklusive Sachen. Da sind auch ein paar größere Namen mit dabei, also schon bereits verdiente Leute aus der Videospielindustrie, die jetzt eben dazugekommen sind und in den Amazon Game Studios arbeiten. Das heißt, die machen ja auch mit Twitch zum Beispiel immer mehr, gehen sie immer mehr in Richtung Videospiele. Das ist wohl ein Teil davon. Das heißt, es könnte tatsächlich sein, dass Crytek für sie exklusiv eine neue Engine entwickelt. Das würde dann schon eher, sagen wir mal, geldlich hinkommen bei 50 bis 70 Millionen. Wie gesagt, ein reiner Lizenzdeal für die CryEngine ist da sehr unwahrscheinlich, habe ich das Gefühl. In jedem Fall ist das eine längere Zusammenarbeit. Crytek hat sich damit entsprechend ja ziemlich gut gefangen. 50 bis 70 Millionen reicht locker, um da die meisten größeren Löcher zu stopfen. Das heißt, sie sind wieder völlig auf dem Kurs. Jetzt ist halt, wie gesagt, die Frage, was da letztendlich aus diesem Deal wird, ob das vielleicht auch längerfristig geplant ist, ob das über jetzt das reine Entwickeln der Engine hinausgeht, da jetzt eine längere Zusammenarbeit zwischen Amazon und Crytek irgendwie im Vordergrund stehen könnte. Crytek ist ja in letzter Zeit ein bisschen auch damit dann aufgefallen, dass sie eben von diesem reinen Hardcore-Bereich ein bisschen weg wollen. Viel Free-to-Play, viel Casual. Da haben wir ja damals auch in der ersten News, die wir dazu hatten, auch schon drüber geredet, dass eben doch viele Mitarbeiter davon leicht vor den Kopf gestoßen waren. Amazon, die ja mit dem Fire TV zum Beispiel und der ganzen Android-basierten Geschichte ja auch ein bisschen in die Richtung gehen, das wäre also gegebenenfalls auch eine Partnerschaft, die da für beide einigermaßen passen könnte. Jetzt warten wir einfach mal ab. In jedem Fall wissen wir jetzt, wer der große Investor war, und das war Amazon, und das ist eben eine von einigen Nachrichten, die wir in letzter Zeit hatten, die eben genau in diese Richtung gehen. Amazon, die immer mehr in Richtung Videospielindustrie sich orientieren, immer mehr auch irgendwie ein Teil davon haben wollen. Die wollen einfach einen Teil des Kuchens haben, und wir sind jetzt mal gespannt, was da in Zukunft daraus wird. Wie gesagt, es sind einige Spiele in Entwicklung. Mal schauen, wenn die ersten rauskommen, was daraus wird. Das Amazon Fire TV war nicht besonders erfolgreich, das kann man schon mal resümierend sagen, definitiv. Das hat sich nicht so mehr gut verkauft, das ist eigentlich komplett unter dem Radar gelaufen und keinen hat es wirklich interessiert. Haben wir damals schon so ein bisschen prognostiziert, dass das so laufen würde. Wenn jetzt tatsächlich so die ersten größeren Titel von Amazon rauskommen, sind wir mal gespannt, was dann letztendlich daraus wird. Ja, also ich habe ja auch in der Diskussion vorher mit Manager schon mal gesagt, also ich glaube nicht, dass die Summen, die jetzt in dem Raum stehen, dafür sprechen, dass es eine reine Engine-Lizenzierung von der CryEngine ist, weil ja, nachdem wir jetzt auch letztens ja auch festgestellt haben, dass die Konkurrenz, so wie Unreal zum Beispiel, ihre Engine ja quasi kostenlos herausgibt, kann ich mir nicht vorstellen, dass Amazon in irgendeiner Weise diese 50 Millionen oder 70 Millionen Dollar irgendwie rechtfertigen könnte. Absolut. Und halte deswegen die Theorien eben, dass Crytek zum Beispiel für eine eigene Engine eben für Amazon entwickelt oder ähnliche Sachen eben dann doch für sehr viel wahrscheinlicher. Und das zeigt dann natürlich auch, dass Amazon trotz des, sage ich jetzt mal, dann doch gefloppten Amazon Fire TV irgendwie auf jeden Fall seinen Platz in der Videospielwelt irgendwie finden möchte. Also ich habe auch das Gefühl, es ist momentan auch die Firma, die noch irgendwie dann am aggressivsten ein bisschen in diesen neuen Markt so quasi einsteigen möchte. Ja, inwieweit das jetzt am Ende gehen wird, ist fragwürdig. Allerdings, hat Merlin ja auch schon gesagt, diese ganzen anderen Neuigkeiten mit den Amazon Fire, also mit den eigenen Amazon Game Studios, die jetzt Leute, alte Veteranen aus der Industrie haben, und auch dem Kauf von Double Helix, die ja Killer Instinct gemacht haben, das gehört denen ja jetzt auch. Sieht es zumindest so aus, als hätte Amazon auf jeden Fall die Absicht, sich dort stärker auf jeden Fall in diesem Segment zu platzieren, und bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Ich glaube, für Crytek war das dann in dem Sinne, glaube ich, so dieser rettende Anker mehr oder weniger. Ich weiß nicht, zu Crytek kann ich jetzt selbst nicht so viel sagen, weil man momentan auch gar nicht weiß, wie sie jetzt weitermachen. Ich habe letztens erst die Beta-Einladung für ihr Mobile gekriegt, habe den Namen schon wieder vergessen. Arena of Fate. Aber das haben wir nach der Gamescom schon gesagt, dass wir nicht wirklich das Gefühl hatten, dass das viel bringen wird, und so richtig große neue AAA-Titel scheinen da jetzt auch momentan auch nicht in der Macht zu sein, also muss man mal abwarten. Ja, wir haben ja schon gesagt, dass wir dem Ganzen sehr kritisch gegenüberstehen, der ganzen Aktion mit mehr in Richtung Casual- und Free-to-Play-Bereich. Gerade ein Hardcore-Entwickler wie eben Crytek, die eben mit Spielen wie Far Cry und Crysis so groß geworden sind, eben Hardcore-Shooter im Sinne von grafischer Bombast und wirklich auf absolute Liebhaber quasi ausgelegt. Das ist ja, wie gesagt, schon sehr irritierend, was sie da gerade machen. Gleichzeitig ist natürlich auch ganz schön, dass man jetzt eben sieht, dass Amazon Fire TV ein bisschen gefloppt ist, diese ganze Android-basierte Minispielgeschichte, die wir ja nun schon oft genug gesehen haben, die immer wieder gescheitert ist. Und auch mit dem Nvidia Shield scheitern. Richtig, genau. Es wird ja einfach nur so weitergehen. Wir haben ja schon oft genug begründet, warum. Aber jetzt merkt man eben anscheinend, wenn tatsächlich Amazon da einen Deal mit 50 bis 70 Millionen abgeschlossen hat für eine gegebenenfalls neue Engine, die Crytek für sie entwickeln soll, dann sieht es ja wieder eher nach einem hardcoreigen Bereich aus, wenn sie da jetzt schon eine aufwendige Grafik-Engine von einem der Engine-Entwickler eben, die es so gibt auf der Welt, nehmen möchte, dann scheint man ja schon ein bisschen auch jetzt sich vielleicht wirklich in den Hardcore-Bereich zu orientieren, und das ist ja dann wirklich das erste Interessante für uns Spieler, dass Amazon irgendwie nebenher welche Android-Spielchen macht, ist glaube ich für uns alle völlig irrelevant oder egal. Wenn sie tatsächlich über den Hardcore-Bereich wollen, das wäre dann das Interessante, und jetzt sind wir mal gespannt, was da letztendlich aus der Zusammenarbeit da wird. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir über zum nächsten Thema, Final Fantasy Möbius. Was war denn da genau jetzt die Kontroverse und warum reden wir da dann auch jetzt nochmal drüber? Ja, Möbius Final Fantasy, habe ich ja vorhin schon gesagt, wird wahrscheinlich den wenigsten etwas sagen. Es handelt sich um eines der vielen Final Fantasy Spin-offs der letzten Jahre, und dadurch, dass es exklusiv für iOS und Android erscheint, wahrscheinlich für, ja, Spieler im Westen noch sehr viel irrelevanter, als es eh schon ist. Und es hat aber damals für Aufsehen gesorgt, weil als der Hauptcharakter vorgestellt wurde, ist vielen Spielern schon aufgefallen, dass er für einen männlichen Hauptcharakter extrem viel Haut zeigt, also vor allem seitlich und auch am Hintern und so weiter ist er nicht komplett, sage ich mal, mit Stoff bedeckt, und man sieht dann doch sehr viel Haut, und das ist etwas, was wahrscheinlich viele Spieler selten bisher gesehen haben bei einem männlichen Hauptcharakter, wo aber auch viele Leute eigentlich anfangs gesagt haben, naja, wenn es so viel Fanservice für Männer gibt in Form von knapp bekleideten Frauen, dann sollte es ja eigentlich auch möglich sein, einen knapp bekleideten Mann als Charakter zu haben. Jedenfalls gab es da natürlich im Internet eine, ja, sehr unschön geführte Diskussion, ich weiß nicht, ob man Diskussion das nennen kann, einen Shitstorm von sehr vielen westlichen, vor allem männlichen Spielern, die sich sehr über dieses Design empört haben. Und Square Enix hat anscheinend daraufhin jetzt in einer Pressemitteilung mitgeteilt oder bei einem Event mitgeteilt, dass sie jetzt beschlossen haben, nach diesem negativen Fanfeedback die Kleidung des Hauptcharakters zu überdenken. Sie werden, haben auch schon Screenshots gezeigt von vorher, nachher. Also er wird seitlich jetzt viel mehr bedeckt sein mit Stoff. Sieht also nicht mehr ganz so revealing aus wie eben vorher, und man hat dann gesagt, ja, man hat sich dann nochmal hingesetzt und hat dann das Gefühl gehabt, das Design sei eben dann doch zu sexy gewesen. Was ich dazu irgendwie sagen möchte, ist irgendwie, dass diese ganze Diskussion um diesen Charakter, ich meine, dieses Spiel interessiert eigentlich erstmal alle Linien niemanden im Westen. Das ging dann rein nur um die Designentscheidung eben, den Helden knapp bekleidet lassen, und wenn man sich dann die Argumente durchliest, dann hieß es dann immer so, naja, bei ein paar Leuten, da hat man dann schon ein paar homophobe Neigungen heraushören können, aber immer mit der Begründung, naja, ich bin ja nicht homophob, aber das Design ist einfach scheiße. Klassisch. Das Design ist nicht, das ist nicht schwul, aber es ist scheiße. Aber, ja, ich weiß auch nicht, dieses Selbstverständnis von, wenn Frauen in Spielen knapp bekleidet dargestellt werden, ist das völlig in Ordnung. Und wenn es ein Mann plötzlich ist, dann finden es viele plötzlich überhaupt nicht in Ordnung. Und dann denke ich mir, naja, jetzt habt ihr ja vielleicht mal ein Gefühl dafür, wie sich Frauen fühlen müssen, wenn sie diese ganzen Frauen in Rüstung in Anführungszeichen sehen müssen, die eigentlich noch weniger schützen als, keine Ahnung, Bademantel. Es gibt ja dieses ganz berühmte Bild von Terra, glaube ich, ist das, wo man sieht, wie Frau quasi aussieht, wenn sie gar keine Rüstung trägt im Spiel. Dann hat sie nämlich so ein relativ alles, den kompletten Oberkörper bedeckendes Unterröckchen quasi. Nicht so, dass sie komplett bedeckt ist, aber es ist auf jeden Fall ein normaler, so ein Top mit Rock ungefähr. Sowas. Ja, richtig, genau. Es ist schon so, dass man das Gefühl hat, sie ist auf jeden Fall zumindest, der ganze Oberkörper ist fast komplett bedeckt. Wohingegen, wenn sie eine High-Level-Rüstung trägt, dann hat sie irgendwie den winzigsten Bikini der Welt an. Wenn es überhaupt ein Bikini ist, manchmal ist es irgend so ein Metallstück auf dem Nippel. Ja, richtig, genau. ich finde auch, dass das tatsächlich, also ich meine, die erste Reaktion, die ich darauf gesehen habe, fand ich sehr, sehr schön. Es gab dann gleich sofort einige Leute, die dann auch sehr sarkastisch und ein bisschen zynisch auch gesagt haben, ja gut, dann wollen wir jetzt bitte auch ein Remake für Sid aus Final Fantasy 15 haben, weil die finden wir auch völlig übertrieben und das ist uns zu sexy. Das wird natürlich niemals passieren, weil sich nämlich nicht genug Leute darüber aufregen, aber das finde ich fast schon sehr gut, diese ganze Diskussion zusammen. Dieses typische, ja, ich bin nicht homophob, ich bin nicht sexistisch, ich bin kein Rassist, aber es ist ja immer schon so ein klassischer Einstieg zu, naja, wahrscheinlich bist du es dann letztendlich doch, wenn du es schon einschränken musst. Ich finde es auch total bescheuert. Ich finde auch nicht, dass das Charakterdesign besonders gut ist. Das heißt also, wenn man jetzt diese Begründung vorschiebt, das ist halt scheiß Design, kann ich das ein Stück weit akzeptieren, aber hauptsächlich, weil ich auch die meisten Frauen in diesen Spielen nicht besonders gut design finde in der Hinsicht. Ich bin jemand, der sich auch durchaus über eine Sith aufregen kann, auch wenn ich Mann bin und wenn ich nichts dagegen habe, dass Frauen sexy sind, habe ich auch nichts dagegen, dass Männer sexy sind. Ich finde halt in einem Videospiel hat das vielleicht auch nicht unbedingt immer seinen Platz und eben, wenn ich gerade das Gefühl habe, wie bei Sith, dass es fast 100% Fanservice ist, ich kann mich mit Fanservice einfach jedem das sein, ich finde das völlig in Ordnung, ich würde da nie gegen wettern, aber ich würde schon sagen, dass mir persönlich das nicht besonders gut gefällt, weil ich es ein bisschen zu sehr on the nose finde. In dem Fall tatsächlich muss ich auch sagen, hatte ich nicht mal ein großes Problem. Ich habe mir den Charakter angeguckt, es ist schon richtig, er hatte quasi eine Art Beinausschnitt, wie man das so von Frauenkleidern eben auch kennt, das eben quasi von seiner Achsel bis zu seinen Füßen rechts quasi nur so ein paar einzelne Bändchen quasi an der Seite, die Haut bedeckt haben. Ich fand das gar nicht besonders übertrieben, ehrlich gesagt. Wenn ich mir angucke, ganz ehrlich, Sid ist immer noch unbekleideter als der Typ gewesen ist. Ja. Also ich meine, das muss man auch nochmal dazu sagen. Es ist, wenn man die Fotos nicht gesehen hat, wir werden das Ganze gegebenenfalls einfach verlinken, sonst müsst ihr einfach danach suchen. Das ist relativ easy zu finden. Der Charakter sah nicht mega revealing aus, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe in Final Fantasy 14 auf dem Wege zu meinem Level 50 Charakter so viele Outfits getragen, die weniger bedeckt haben, die einfach nur ein Speedo mit einer Weste waren, dass ich überhaupt gar nicht verstehe, warum sie jetzt gerade über dieses Outfit so aufgeregt wird. Das ist tatsächlich einfach relativ traurig, finde ich, hauptsächlich, dass Square Enix zurückgerudert ist. Ich finde, diese ganze Diskussion war zu erwarten. Ich war nicht mega überrascht, dass das Ganze so gelaufen ist und passiert ist. Ich war nicht überrascht, dass sich die Leute darüber aufregen und sagen, ja, bei Frauen ist es in Ordnung, bei Männern nicht. Was mich ein bisschen überrascht, ist, dass Square Enix tatsächlich aufgrund des Backlashes, den ich als nicht so riesig empfunden habe, tatsächlich zurückrudert. Ich hätte an Square Enix schon einfach gesagt, scheiß drauf, wir ziehen das durch und wir stehen da ein Stück weit auch zu. Ich finde es echt traurig eigentlich, dass sie das nicht getan haben. Also an sich, anscheinend war es auch so, also wir haben auf dem Event auch gesagt, es war keine einstimmige Entscheidung. Ein paar Leute im Team wollten das Design eigentlich behalten. Also anscheinend ist auch noch nicht 100% steingemeißelt, ob sie nicht einfach beide Versionen im letztendlichen Spiel lassen können. Ja. Ich meine, letztendlich haben wir uns ja auch schon darüber aufgeregt, dass wir eigentlich gesagt haben, dass in dieser ganzen Debatte es letztendlich immer darum geht, dass, wie soll ich sagen, dass man auch gar nicht als Perspektive hat, naja, man kann jetzt von Fanservice halten, was man möchte, aber wenn schon Fanservice, dann ist ja auch, finde ich es auch okay, wenn es Fanservice für beide Seiten gibt, also auch für weibliche Spieler. Und wenn sie einen so revealing, androgynen Charakter sexy finden, und dann ist das auch gut so, aber im westlichen Diskurs geht es dann immer eigentlich darum, wenn du dieses Design toll findest, weil alle Spieler sind ja auch Männer, laut deren Meinung, dann bist du ja wahrscheinlich homosexuell. Aber es wird gar nicht daran gedacht, dass ja auch Final Fantasy vielleicht einer der großen Spielereien ist, die ungefähr von 50%, vielleicht sogar ein bisschen mehr, von Frauen gespielt werden. Und ja, das ist tatsächlich, die wahrscheinlich kein Problem mit diesem Design haben. Und für die das eben Fanservice ist, genauso wie im Sith Fanservice für die Männer ist. Das ist tatsächlich auch so ein Problem, da hast du absolut recht. Wir haben ja vorher schon ein bisschen ausführlicher darüber geredet, auch also in unserer Diskussion außerhalb des Podcasts. Das ist eben genau das Problem, was ich damit habe, dass eben sofort ein homophobe Äußerung kommt und sofort es quasi um Homosexualität geht, wenn sexy Männer mit knapper Bekleidung rumlaufen, wohingegen man außerhalb von Videospielen im ersten Moment immer sofort daran denken würde, dass das jetzt für Frauen gemacht ist und nicht für schwule Männer. Ich meine, natürlich ist auch für schwule Männer gedacht, aber das ist dasselbe, wenn ich sagen würde, oh, Sid sieht wieder total revealing aus, da die ganzen lesbischen Frauen, die da spielen, werden mal wieder gefanserviced. Nein, die erste Assoziation ist offensichtlich, dass es Männer für Männer ist. Das ist das wahre Problem, warum wir in der Videospielwelt so viele knapp bekleidete Frauen haben. Es gibt einfach zu viele lesbische Frauen in dieser Welt. Zu viele lesbische Spielerinnen, genau. Und genau deswegen, das macht alles kaputt. Es ist eine so abstruse Begründung, ich finde das total komisch. Es ist halt sofort dieses, und das ist, glaube ich, doch wieder was typisch westlich und vor allem vielleicht auch amerikanisch, es ist halt diese krasse Angst auch davor, sich überhaupt selbst damit zu beschäftigen. Es geht ja gar nicht mal darum, dass die meisten Leute tatsächlich was gegen Homosexualität haben. Ihnen ist einfach unangenehm, damit konfrontiert zu werden. Ich habe ja das Gefühl, wenn man in dem Moment sagt, oh nee, aber das ist ganz unangenehm, es ist doch in dem Moment egal, du kannst es doch ignorieren. Genauso, wenn du ein schwuler Mann bist, kannst du doch auch die knapp bekleidete Frau ignorieren. Oder als Frau die knapp bekleidete Frau ignorieren. Warum ist es denn unangenehm, mit dem eigenen Geschlecht in sexy Kleidung in Berührung zu kommen? Das ist die große Frage, die ich dazu habe. Frauen sind doch ständig und ewig, siehst du Models in Unterwäschebekleidung, siehst du an jeder verdammten Bushaltestelle in Deutschland auf Plakaten. Ist doch nicht so, dass jedes Mal eine Frau, wenn sie dann vorbeiläuft, wegguckt und sagt, ist mir jetzt ein bisschen unangenehm, so eine sexy bekleidete Frau zu sehen. Warum haben Männer ein Problem plötzlich damit in Videospielen? Warum ist der westliche Mann plötzlich irgendwie, hat er so krasse Berührungsängste? Ich weiß schon, dass natürlich durch das Interaktive und dadurch, dass ein Hauptcharakter in einem Spiel ist und du den selbst spielst, ist natürlich die Berührung eine ganz andere als bei einem Plakat, aber das Prinzip ist doch trotzdem dasselbe. Es ist halt die merkwürdige Frage danach, warum stört es dich, wenn andere Männer sexy sind? Was hat das mit dir zu tun? Das ist doch völlig extern. Naja, wir verrennen uns da vielleicht auch ein Stück weit in Dinge, die da ein bisschen drüber hinausgehen, über diese eigentliche Newsmeldung, aber trotzdem, ja, habe ich mich da schon sehr, sehr drüber geärgert, muss ich sagen. Wie gesagt, nicht, weil ich das Gefühl habe, dass tatsächlich irgendwie das Design, ne? Also, wie gesagt, ich kann durchaus nachvollziehen, wenn man sagt, mir gefällt das Design nicht, weil mir gefällt es auch nicht besonders gut, aber mir gefällt es nicht besonders gut, weil ich einfach das Charakterdesign von Final Fantasy die meiste Zeit nicht mag. Und das gilt auch für die meisten Frauen. Das hat eigentlich relativ wenig jetzt irgendwie speziell mit dem Charakter zu tun. Aber den Grund jetzt so vorzuschieben und so als Ausrede zu sagen, naja, mir gefällt es einfach nicht, das ist irgendwie, das passt nicht so richtig. Ich finde, es passt sehr gut in Final Fantasy rein, gerade weil es mir nicht gefällt, passt gut. Ich meine, letztendlich, das Ding ist ja, über Designs von Final Fantasy kann man sich ja streiten, das hat man schon immer getan, aber letztendlich tut man das eigentlich immer nur bei relevanten Titeln. Also die Tatsache, dass es auch in allen großen Foren einen großen Diskussionsfeld über dieses Design gab, für ein Spiel, das wahrscheinlich erstens nie im Westen erscheinen wird und zweitens, selbst wenn es im Westen erscheint, niemand im Westen interessieren wird, sag ja eigentlich schon alles darüber aus. Wenn du nur das Gefühl hast, das Design ist scheiße, würdest du nicht die Zeit nehmen, dann immer 1000 Posts in diesen Foren zu verfassen. Ich meine, schon. Das könntest du bei 1000 anderen Spielen genauso machen, wird aber auch nicht. Es scheint tiefer zu liegen als richtig. Das, ja. Definitiv. davon wie auch abgesehen. Immer. Richtig. Guckt euch auf jeden Fall die Fotos mal an und schreibt uns auch gerne, was ihr davon haltet. Wie gesagt, wir fanden die, glaube ich, beide sehr, sehr unspektakulär in der Hinsicht. Mal schauen, was der Rest da so zu sagt. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter zu OnLive und dem jetzt doch sehr unglorreichen Ende dieses Services. Ich hoffe, die meisten können sich noch daran erinnern. Wir haben da auch schon öfter mal drüber geredet im Podcast. An sich, glaube ich, wurde eine Zeit lang über Streaming-Services sehr, sehr, sehr viel geredet. Mittlerweile mit Gaikai bzw. PlayStation Now ist das ja auch wieder so ein bisschen Thema geworden, auch wenn das ja noch nicht so richtig irgendwie in Gang ist und man noch nicht davon reden kann, dass das jetzt irgendwie schon ein derzeit laufender Service von Sony ist und man da noch keine Fazits ziehen kann. Es ist doch schon so, dass die letzten Jahre ganz klar immer mal wieder dieses Thema aufgekommen ist. Cloud-Streaming. Ich hoffe, wie gesagt, die meisten Leuten sagt OnLive in der Hinsicht was. OnLive war, glaube ich, so einer der ersten großen Services, die eben davon geredet haben. Das erste Mal vorgestellt wurden die auf einer Messe 2009, wenn ich mich richtig entsinne. Da war das erste Mal, ich glaube, die GDC war es, da wurde das erste Mal quasi offiziell eben die Idee dahinter vorgestellt. Es gab ja auch eine kleine Set-Top-Box, so ähnlich wie eben das Amazon Fire TV, so eine OnLive-Box, die quasi dann das ganze Streaming ermöglichen sollte. Vom Prinzip her die grundlegende Idee, nur ganz minimal zusammengefasst, weil ich wie gesagt davon ausgehe, dass alle Leute das eigentlich auch wissen, was es ist, ist einfach, dass man egal auf welchem Gerät man derzeit zu Hause spielen möchte, das Einzige, was man dafür braucht, ist quasi eine App. Und mit dieser App wird eben auf einem Server dann das, was auf einem Server quasi als Spielbild produziert wird, wird dann eben auf dein Device gestreamt. Der Server ist ein sehr leistungsstarker PC, sodass du dann eben ein PC-Spiel auf diesem Server in sehr hohen Auflösungen eben ohne große Verzögerung mit hohen FPS-Zahlen spielen kannst und dann eben nur das Bild zu dir gestreamt wird. Du schließt dann eben einen Controller an, die Input-Signale des Controllers werden dann übers Internet zurück zum Server gestreamt und somit spielst du quasi, wie das jetzt zum Beispiel bei Steam In-Home-Streaming oder anderen Möglichkeiten eben ist oder sogar auch Remote-Play, spielst du quasi auf einem externen Device nur eben mit dem Bild-Input und dem Output von deiner eigenen Controller-Eingabe. Die Idee dahinter ist natürlich ganz offensichtlich, du brauchst keinen starken Spiele-PC mehr, um leistungsfordernde Spiele zu spielen. Du kannst mit dem brüchigsten Laptop der Welt und einem einfachen Xbox-Controller eben sowas wie Crysis zum Beispiel in höchsten Auflösungen spielen. Das ist zumindest die Idee. Theoretisch funktioniert es auch, wenn eben die Bandbreite groß genug ist und man entsprechend verzögerungsfrei quasi wirklich in hohen Geschwindigkeiten dann das Bild hin und her streamen kann und die Signale hin und her streamen kann. Großes Problem ist einfach derzeit, und das ist auch der Grund, warum OnLive letztendlich jetzt gestorben ist, sowie auch alle anderen Services vor, nach und hinter ihm und sonst wie, bis jetzt vielleicht, wie gesagt, dann mit sowas wie PlayStation Now in größerem Rahmen auch das Ganze gemacht wird. Unser Internet ist einfach nicht schnell genug. Es gibt ganz, ganz wenige Orte in den USA tatsächlich auch, wo das tatsächlich einigermaßen lief. Es gibt ja Orte in den USA, die dann einfach von der Anbindung her gut genug liegen, die vielleicht auch nah genug an den Servern liegen und die eine entsprechend hohe Bandbreite im Internet zur Verfügung stellen, wo man eben diesen Service so nutzen kann, wie er gedacht ist. Die meisten aber von uns haben ruckelige, verzögerungsgeplagte und damit leckgeplagte Partien irgendwie und das bedeutet ja gleichzeitig, dass es völlig egal ist, ob das Spiel jetzt in höchster Auflösung feilschnell auf einem externen Server läuft, solange die Verbindung zu meinem Computer nicht besonders gut ist, dann kriege ich trotzdem ein stotteriges, ruckeliges Bild und dann macht eben keinen Spaß zu spielen. Nachdem das ja auch des Öfteren mal wieder irgendwie schon als tot gesagt wurde, Ist dann jetzt letztendlich immer mal wieder dann auch wieder so ein Lebenszeichen gekommen. 2012 ging es dann eben weiter, dass sie dann quasi, nachdem sie 2 Jahre lang fast verschwunden waren, endlich so das Ganze richtig gelauncht ist. Dann gab es wieder eine große Pause zwischendurch, wo wieder ganz lange nichts gekommen ist. Dann gab es am März 2014, also genau vor einem Jahr quasi, ist es dann wieder zurückgekommen, nachdem es fast 1,5 Jahre lang ruhig gewesen ist um die Firma. Da gab es dann eben einen 9,99 £ Deal in den UK, wo man dann eben bis zu 300 Steam-Spiele über diesen Service eben spielen konnte. So richtig in Gang gekommen scheint das nie zu sein. Und wie gesagt, jetzt März 2015, Ende März 2015, wird dann jetzt eben der komplette Server und der Service vom Netz gehen. Ja, 1. Ja. Stimmt, nee, 30. April, du hast recht, sorry. Genau, 30. April. Sie haben es im März angesagt, 30. April geht das Ganze vom Server. Also fast genau ein Jahr später. Sämtliche Subscription, die jetzt noch irgendwie erneuert wurden, werden zurückgezahlt. Alles andere läuft aus. Jetzt im letzten Monat, ohne dass man speziell irgendwie sonst muss man eben für die Subscription $9.99 bezahlen, kriegt dann eben eine Auswahl an Spielen. Jetzt für den letzten Monat, während das Game quasi in den letzten Zügen steht, sind nochmal alle Spiele, alle 300, die eben in der Bibliothek sind, für alle auch komplett verfügbar. Danach wird das Ganze dann eben, wie gesagt, ja, einfach ohne Großtamtam vom Netz gehen und damit hat sich das Ganze erledigt. Sony hat einen Deal gemacht, jetzt kurz vor Ladenschluss quasi, nochmal 140 Lizenzen, Streaming-Lizenzen eben der Firma abgekauft, um sie eben quasi Gaikai zu integrieren, sagen, das war ein sehr guter Deal für sie, das glaube ich ehrlich gesagt auch, weil da wahrscheinlich nicht mehr wahnsinnig viel Geld im Spiel war. Und damit hat sich eben der erste wirklich große Contender, der eben dieses Online-Streaming probiert hat, ja, in Grund und Boden gewirtschaftet und ist jetzt einfach verschwunden von der Bildfläche. Das Ganze wird komplett aufgelöst. Das Büro in Kalifornien wird verkauft und damit hat sich das Ganze dann erledigt. Ich will ja jetzt nicht, ja, ich will nicht schon für die Zukunft sagen, dass sowas nie funktionieren wird, aber wir haben schon damals, als das erste Mal, die ersten Mal darüber geredet wurden, schon oft genug gesagt, dass wir nicht glauben, dass das tatsächlich wirklich erfolgreich funktionieren kann, solange die Internetinfrastruktur so ist, wie sie ist. Daran hat sich nichts geändert und das hat sich jetzt auch sehr stark bestätigt, definitiv. Wie gesagt, das ist das erste große Projekt, das war auch, wie gesagt, verhältnismäßig groß natürlich trotzdem, sowas wie Sony ist natürlich immer eine ganz andere Hausnummer, wer weiß, was die daraus machen können, aber nach wie vor, das scheitert hauptsächlich an der Bandbreite, die man in den meisten Gebieten eben am Internet hat. Und solange das nicht irgendwie sich grundlegend verbessert, glaube ich nicht, dass wir damit wirklich tatsächlich mit einem stabilen Service rechnen können. Auch bei Gaikai bin ich sehr gespannt. Es ist völlig egal, wie jetzt von Seiten Sonys aus das Ganze tatsächlich funktioniert. Ich bin immer noch sehr skeptisch, ob das tatsächlich irgendwie in großem Maße tatsächlich funktionieren kann mit der derzeitigen Internetinfrastruktur. Und an der kann Sony nun mal als Firma auch nichts ändern. So, wir sind mal gespannt, was aus Gaikai bzw. PlayStation Now dann jetzt in Zukunft wird. Das ist jetzt ja, wie gesagt, noch nicht so richtig draußen. Man kann da, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Ja. Das müssen wir jetzt erstmal abwarten. Also ich meine, Sony hat natürlich den Vorteil mit PlayStation Now, dass PlayStation Now natürlich nur ein Teil ihres großen PlayStation-Ökosystems ist. Es ist also nicht, dass sie wie OnLive sozusagen ihre gesamte Firma und ihr gesamtes Produkt sozusagen auf Streaming ausgelegt haben. Ich denke, PlayStation Now braucht nicht eine mega große Nutzerschaft, um in irgendeiner Weise halbwegs erfolgreich zu sein. Das stimmt. OnLive hat natürlich alles auf das Streaming gesetzt und wenn dann natürlich das Hauptprodukt nicht so gut funktioniert, wie es funktionieren sollte, dann hast du natürlich einfach wenig Chancen, um in diesem Markt dann irgendwie bestehen zu können. Ja. Und deswegen mal gespannt. Ich meine, du hast ja schon gesagt, Sony hat ja nicht nur die Lizenz, sondern hat auch viele Patente von denen übernommen. Das heißt, jetzt ist irgendwie alles dann jetzt doch bei Sony, die sie dann irgendwie für PlayStation Now noch verwenden können. PlayStation Now ist anscheinend auch so, dass es die Leute, die halt das Internet haben, die können das auch einige schon jetzt in der Beta schon einigermaßen gut nutzen. Wir haben uns ja in einer News dann mal, gab es ja dann auch mal Beschwerden darüber, dass die Preise hoch sind. Mittlerweile haben sie ja auch ein Subscription-Modell vorgestellt, was die eben diese Preisproblematik eben einigermaßen lösen soll und wahrscheinlich auch gelöst hat. Ich habe mich da jetzt ehrlich gesagt in den letzten Monaten nicht mehr damit beschäftigt, aber da ich jetzt auch nichts Negatives davon gehört habe, gehe ich einfach mal davon aus, dass es auch positiv angenommen wurde. Und ja, einfach mal schauen. Wegen OnLive, ich meine, du hast eigentlich schon alles gesagt, was man dazu sagen muss. Ich meine, wir selbst hier mit unserem Internet, wir haben zwar jetzt ein bisschen schnelles Internet, aber wir wissen ja auch genau, dass es bestimmte Sachen gibt, die funktionieren einfach bei uns nicht. Ich glaube, das große Problem, das muss man auch noch dazu sagen, ich meine, alles, was ich derzeit mit meinem Internet machen kann, außerhalb von Streaming, funktioniert einwandfrei. Und das ist, glaube ich, das große Problem. Es gibt eigentlich nur einen einzigen Dienst, der wirklich stark davon profitieren würde, beziehungsweise erst überhaupt valide wird, wenn man noch wesentlich schnelleres Internet hätte. Ich glaube, es gibt keine große Nachfrage für noch krass größere Bandbreite für die breite Masse gesehen. Deswegen die meisten Hersteller oder die meisten Anbieter im Telekommunikationsbereich müssen sich nicht um mehr Bandbreite bemühen, weil ehrlich gesagt, alles, was man derzeit wirklich regelmäßig macht mit der Bandbreite, funktioniert wunderbar mit dem, was es derzeit gibt. Und das ist das große Problem. Du brauchst jetzt natürlich, klar, Downloadgeschwindigkeiten von dann irgendwann 4, 5 bis 10 Megabyte pro Sekunde sind super, aber sind wir realistisch, selbst wir Spieler, die zum Teil halt 20, 30, 40 Gigabyte als normal bezeichnen irgendwie von Spiele-Downloads, selbst wir haben kein großes Problem. Ich meine, wir haben nur 16.000er Leitung. Ich brauche trotzdem nicht länger als 1-2 Stunden, um ein Spiel runterzuladen. Und entsprechend ist es, ne, also wozu sollte man irgendwie jetzt von Seiten der Telefonanbieter aus seine Bandbreite so krass erweitern, wenn es genau nichts gibt, was das aktiv nutzt, sodass es auch nicht wirklich krasse Nachfrage dafür gibt, um eben wesentlich mehr Bandbreite zu haben. Letztendlich ist es ja auch so, dass Streaming geht's ja nicht nur um Spiel normalerweise, sondern auch um Film. Und das ist ja auch das, warum ich auch das Streaming von Filmen immer so ein bisschen eigentlich nicht so gerne mag, weil zum Lesen natürlich, es geht ja nicht nur um die reine Bandbreite, sondern es geht ja auch um die Konstanz der Bandbreite. In dem Moment, in dem du kurze Lag-Spikes hast, merkst du das halt sofort, und ich bin halt jemand, den das sofort auffällt, den das mega aufregt, wenn ich sowas sehe, und das ist beim Spielen noch viel schlimmer, wenn du halt immer wieder kurze, kleine und Verbindungsunterbrechungen oder Bandbreiteneinbrüche hast. Da geht halt der ganze Spaß schon von vornherein einfach flöten. Vor allem ist natürlich die Sache beim Film, einfach streamen mit Film ist natürlich was komplett anderes. Dadurch, dass du alleine buffern kannst, dann lässt du das Ding halt 10 Minuten laden und danach hast du kein Problem mehr, weil er vorgeladen hat, weil es halt einfach ein festes Datenpaket ist, das sich nicht verändert. Wohingegen du es beim Spiel kannst du nicht buffern. Das ist zwangsläufig nicht möglich. Die einzige Möglichkeit gäbe es, wenn man das Spiel eben aus seinem eigenen Rechner runterlädt und die Berechnung würde dann aber wieder da auf dem Rechner stattfinden. Das heißt, solange es sich alle 2 Sekunden logischerweise die Gegebenheiten verändert und man entsprechend nicht vorladen kann, gibt es ja keine Möglichkeit, ne? Dann wird wirklich alles live 1:1 gestreamt. Das passiert über Film nicht. Filme übers Internet streamen ist ja null Problem und das wird ja auch tausendfach genutzt. Kein Grund, warum Netflix, Whatever, Amazon Love Films oder was es in Deutschland jetzt derzeit gerade an Angeboten gibt, warum die auch halbwegs erfolgreich sind, ist eben, weil du keine besonders starke Internetleistung dafür brauchst. Du lässt es dann einfach 10 Minuten laden und dann kannst du den Film danach schauen, ohne irgendwelche Unterbrechungen in hoher Qualität. So funktioniert es halt leider nicht mit Spielen und das ist halt das große Problem dabei. Aber naja, gut, warten wir jetzt erstmal ab, wie gesagt, was aus PlayStation Now und Gaikai vielleicht so ein bisschen wird. Beziehungsweise PlayStation Now ist ja Gaikai, aber ja. Und schauen dann mal, wie die Zukunft vom Streaming aussieht. Zumindest mit OnLive, der erste wirklich große Contender, der das in großem Maß probiert hat, ist jetzt auf jeden Fall pleite gegangen und war sehr, sehr unerfolgreich mit der Geschichte. Wie ja ein Stück weit auch zu erwarten war jetzt am Anfang. Dann würde ich sagen, gehen wir zur letzten News über, nämlich Shin Megami Tensei X Fire Emblem. Genau, dieses Spiel wurde, wie ich vorhin auch in der News-Übersicht schon gesagt habe, vor 2 Jahren von Nintendo und von Atlas angekündigt. Das sollte eine Kooperation zwischen eben Atlas, Shin Megami Tensei IP und Fire Emblem sein. Die IP gehört Nintendo, aber wird schon seit Jahren von Intelligent Systems. Moment. Auf jeden Fall Intelligent irgendwas. Die Entwickler von Fire Emblem und von Advanced Wars. Ich glaube Intelligent Systems heißen die, bin mir jetzt nicht mehr sicher, aber ich glaube schon. Da wurde noch damals nicht viel gezeigt. Also Shin Megami Tensei X Fire Emblem sollte auch erstmal nur ein Working Title sein. Sollte ein Crossover-Projekt aus diesen zwei IPs sein und das, was man im Teaser-Trailer gesehen hat, sind eben die alten Charakterdesigns aus eben den Haupt-Shin Megami Tensei-Teilen, Shin Megami Tensei 3 und 4 und eben Charakteren aus den alten Fire Emblem-Teilen. Und wer beide Spielereien kennt, der weiß, dass vor allem Shin Megami Tensei ungefähr als eines der, vielleicht sogar die dunkelste JRPG-Franchise, die es gibt, gilt. Es geht immer um irgendwie apokalyptisches Tokio, apokalyptisches Japan, in dem das die ganze Beziehung mit Dämonen und so weiter, das ganze geht auch meistens so ein bisschen in so einen okkulten Bereich rüber, ein Bereich, der ja auch von anderen JRPGs eigentlich recht selten angesprochen wird, und Fire Emblem eigentlich auch mit, ja, ich sag jetzt mal Game of Thrones Light-liken Szenarien mit Intrigen, Politik und so weiter, und da haben sich viele Fans von beiden Serien eigentlich etwas, ja, dann auch dementsprechend in diese Richtung gehendes Projekt gewünscht. 2 Jahre lang ist das Spiel aber komplett in der Versenkung verschwunden und man hat schon gedacht, okay, das wurde einfach still und heimlich wieder gecancelt. Jetzt überraschenderweise wurde es jetzt auf der letzten Nintendo Direct, jetzt Anfang des Monats, haben sie einen ersten Trailer gezeigt. Das Spiel heißt mittlerweile auch nicht mehr Shin Megami Tensei X Fire Emblem, sondern Gen-E Ibunroku Musikalisches Kreuz FE. Was auch immer das alles heißen soll. Mein Japanisch ist ehrlich gesagt nicht ganz so gut. Ich glaube, es heißt irgendwas mit Illusionen und blabiblub. Und was man vom Spiel gesehen hat, hat jetzt erstmal viele Fans von beiden Serien, so wie ich das überblicken könnte, erstmal vor den Kopf gestoßen. Also es ist alles andere als düster. Es spielt im, so wie es aussieht, in einem heutigen Tokio. Ich bin nicht ganz sicher, ob es wirklich Tokio ist. Also man sieht auf jeden Fall Shibuya, aber das sah auch aus, als könnte es ein Tokio aus dem Paralleluniversum ein bisschen sein. Es hat ein Highschool-Setting, ähnlich wie Persona. Es scheinen aber auch irgendwelche Idol, Einflüsse zu haben. Dämonen hat man jetzt noch den nicht gesehen, aber man hat auch schon Charaktere gesehen, die ein bisschen ähnlich aussehen wie die aus Fire Emblem. Also auch die charakteristischen blauen und roten Haare sind auf jeden Fall mit drin. Aber es sah auf jeden Fall schon überhaupt nicht aus wie nach dem, was man erwartet, nämlich ein wahrscheinlich ein sehr ernstes, rundenbasiertes Taktikrollenspiel. Es ist immer noch ein JRPG, das wurde vom Producer gesagt, also der Atlas-Produzent hat auch Devil Survivor gemacht, ein Ableger von Shin Megami Tensei, dass er im Taktikrollenspiel angesiedelt ist und das Gameplay sah auch nach typischer JRPG-Fanfare aus. Ich glaube, gameplaymäßig macht sich momentan keiner so wirklich Sorgen, aber das Setting hat dann doch viele Fans doch ein bisschen vor den Kopf gestoßen, weil man dazu auch sagen muss, dass obwohl es aussieht wie Persona und alle wissen ja, dass ich auch ein sehr großer Persona-Fan bin, muss man sagen, dass die Shin Megami Tensei-Fanbase und die Persona-Fanbase nicht unbedingt ja so viele Überschneidungen hat. Also es gibt Leute, die mögen eben dieses eher lightheartete, mehr auf Social Links ausgehende Gameplay von Persona nicht so und mögen eher lieber dieses dunklere Design von Shin Megami Tensei. Und so dass ich am Ende das Gefühl hatte, dass nach diesem neulichen Reveal jetzt erstmal viele Leute erstmal froh waren, dass das Projekt noch lebt, aber viele auch erstmal jetzt enttäuscht waren, dass es doch nicht das geworden ist, was sie erwartet haben. Auch ich muss irgendwie sagen, ich bin schon ein großer Persona-Fan, aber die Aussicht auf ein sehr düsteres Shin Megami Tensei X Fire Emblem hätte mich dann doch hätte mich dann doch mehr interessiert als sein komisches Persona X Idol Gruppen X Fire Emblem Verschnitt. Man muss jetzt mal abwarten, was jetzt daraus wird. Ich meine, für die Wii U kommt jetzt erstmal nicht mehr so viel raus, deswegen jetzt mit Xenoblade Chronicles X und dem Spiel zumindest zwei große JRPGs. Das Spiel soll auch noch 2015 in Japan erscheinen, im Westen wohl erst 2016, aber ja, mal gucken. Ich meine, ich bin trotzdem immer noch irgendwie dann doch ein bisschen intrigued, weil Atlas und ihre JRPGs normalerweise stehen normalerweise immer für Qualität, aber eine gewisse Enttäuschung darüber kann ich auch mir selbst irgendwie nicht abstreiten bei mir. Ich weiß, ob du den Trailer eigentlich gesehen hast. Ich habe den Trailer gesehen. Ich habe ihn mir extra noch angeguckt, spezifisch, um ihn gesehen zu haben. Das große Problem, was ich damit habe, ich habe halt keine Ahnung, was Shin Megami Tensei ist. Deswegen, du hast mir schon von Anfang an gesagt, dass du ein bisschen enttäuscht bist, dass es doch sehr, naja, sagen wir erstmal, familienfreundlich und bunt aussieht. Im Gegensatz eben zu Shin Megami Tensei, das ja eine eher düstere Serie ist. Leider, wie gesagt, habe ich keine Ahnung, wie Shin Megami Tensei normalerweise aussieht. Deswegen kann ich da nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Und so ein JRPG-Experte bin ich jetzt ja nun beileibe auch nicht. Ja, schwer zu sagen, keine Ahnung. Also ich kann durchaus verstehen, warum da viele Leute was anderes erwartet haben. Und warum da entsprechend auch eine gewisse Enttäuschung vorherrscht. Trotzdem ist es natürlich immer noch ein super spannendes Projekt. Ich finde es ja eigentlich super cool, dass es eben gerade in Japan im Vergleich zum Westen gerade sehr viele solche Crossovers gibt. Auch Crossover, die jetzt zum Beispiel nicht unbedingt Spiele miteinander vereint, sondern einfach nur Universen. Sowas wie zum Beispiel Kingdom Hearts oder dergleichen. Also, oder ne, Marvel vs. Capcom. Zum Beispiel, genau. Das ist halt diese ganze Idee dahinter eben, dass man relativ offen einfach mit seiner Spiele-Franchise und umgeht und vor allem auch einfach Fan von anderen Videospielen ist. Das finden wir natürlich im Westen auch immer wieder, dass Leute sagen, ich mag gewisse andere Spiele auch, sagen das ja auch viele Entwickler ganz offen, aber trotzdem ist irgendwie diese Kultur gerade auch bei japanischen Publishern in der Hinsicht ein bisschen offener, dass man einfach sagt, hey komm, wir tun uns zusammen und machen was Gemeinsames. Allein deswegen finde ich es cool. Jetzt muss man halt abwarten, wie das Spiel dann letztendlich wirklich wird und wie es dann wirklich ankommt. Es war ja so lange ruhig jetzt tatsächlich darum und jetzt ist nur noch ein halbes Jahr fast Zeit ungefähr, bis es dann wirklich rauskommen soll. Sind wir mal gespannt, was in der Zeit noch passiert, auf jeden Fall. Ne? Also, ja. Noch steht ja relativ wenig fest, habe ich das Gefühl. Außer, dass natürlich jetzt irgendwie so grundlegende Artzahlen und sowas werden sich natürlich nicht mehr ändern, wahrscheinlich, aber. Wahrscheinlich nicht. Ja. Ich meine, letztendlich diese ganze Crossover-Geschichte ist ja auch, es gibt ja auch dieses Project X-Zone, was es jetzt für ein 3DS gab, wo es auch danach vorangekündigt wurde, wo ja sämtliche irgendwie Sega, Capcom und Namco, Sega und Capcom Crossover ist. Also, das sind so ein rundenbasiertes Taktik-RPG mit viel Fanservice, mit Charakteren aus Serien von allen drei Publishern, was ja bei weitem nicht wenig ist. Also im ersten Teil war Resident Evil drin, Devil May Cry, Shenmue, Sonic, also ungefähr alles, was man sich da vorstellen kann. Und das ist irgendwie schon cool einfach, dass sie so etwas haben. Das stimmt schon. Ich meine, wir haben eigentlich noch nie über Crossover geredet. Jetzt nachdem du das gesagt hast, mir auch erst aufgefallen, mir fällt ehrlich gesagt keine großen Crossover im Westen ehrlich gesagt ein. Ich meine, es gibt so ein paar einzelne irgendwie. Ich meine, die Crossover, was mir jetzt einfällt, ist halt Heroes of the Storm von Blizzard, aber das ist halt auch irgendwie, ja, ist halt ja, alles gehört halt alles Blizzard. Aber gesagt, das ist ja kein Crossover, wenn es dem selben Publisher gehört. Ich meine ja wirklich quasi, das Interessante ist ja nicht daran quasi, dass man Franchises miteinander vereint, die einem dem selben Publisher gehört eben, sondern dass es eine gewisse Offenheit eben gegenüber der Konkurrenz gibt, mit der Konkurrenz zusammenzuarbeiten. Ne? Auch wenn natürlich jetzt, sagen wir mal, keine Ahnung, Fire Emblem und Shin Megami Tensei nicht in direkter Konkurrenz miteinander stehen, ist ja trotzdem so, dass es halt, ne, Rivalität ein Stück weit geben könnte. Das aber anscheinend in dem Fall einfach nicht der Fall ist. Profitieren ja auch beide von, aber ich glaube eben, diese Offenheit existiert im Westen nicht. Also, mir fällt jetzt im Westen auch nicht so wahnsinnig viel ein, wo irgendwie jetzt mal wirklich aktiv Crossover betrieben wurde. Im Videospielbereich dann eher nur so an zweiter Stelle, sowas wie Alien vs. Predator, was ja quasi zwei Film-Franchises sind, die dann verschmolzen wurden, ist natürlich jetzt wieder was anderes, weil es eben nicht zwei Videospiele sind, aber das ist schon fast das beste Beispiel, das ich habe. Sowas wie, keine Ahnung, SNK vs. Capcom und so ein Gedödel. Oder Tekken X Street Fighter. Genau, diese klassischen Fighting Games auch und so ein Kram, die wir natürlich auch hier nicht haben, die sich natürlich dann für sowas auch anbieten, aber keine Ahnung. Sowas gibt es einfach im Westen, glaube ich, tatsächlich nicht irgendwie. Und das ist ja super spannend. Ich meine, auch sowas wie zum Beispiel Metal Gear Rising finde ich in der Hinsicht total spannend. Dass man halt sagt, hey, wir mögen das, was wir, ne, wir mögen einander, weil wir mögen, was der andere jeweils tut. Und wir verbinden das Ganze jetzt miteinander und dann kommt da eben spielbar raus, dass eben für beide Fan-Seiten interessant ist. Es ist irgendwie tatsächlich so ein bisschen versucht, beide irgendwie auf einen Nenner zu bringen und super spaßig. Und einfach auch interessant ist zu sehen, wo so ein Universum, das man eben auch liebt, in eine andere Richtung geht. Das finde ich halt das Spannende daran. Hyrule jetzt, wie gesagt, Warriors. Das kann natürlich. Ja. Weil, wie gesagt, das kann natürlich auch nach hinten losgehen. Ist halt sehr schwierig zu sagen, wie da jetzt eben auf das Shin Megami Tensei X Fire Emblem wirklich am Ende reagiert wird, wie es dann am Ende auch aussieht. Kann natürlich auch quasi ja völlig schief gehen. Wobei ich nicht glaube, dass es jetzt völlig schief geht, aber ne, eine gewisse Skepsis herrscht jetzt zumindest erstmal vor. Aber so grundlegend finde ich es schön, dass es da eben einen gewissen Mut zu gibt, einfach sowas auch zu machen. Ja, ich finde es erstmal gut, dass das Spiel überhaupt noch lebt. Richtig. Nicht, dass das ich jetzt irgendwie mega begeistert bin, aber schon mal interessant ja. Zumindest. Dass man doch mal was sieht davon, dass es nicht einfach in der Versenkung verschwindet, definitiv, ja. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir über zu unserem Hauptthema, das wir heute ausnahmsweise noch gar nicht erwähnt haben. Und das tatsächlich, wie gesagt, glaube ich, so eins der Themen ist, dass... Stimmt, das habe ich ganz vergessen. Das hatte ich eigentlich nicht beabsichtigt. Ja, ist ja kein Problem. Das ist ja auch ganz schön. Dann bleibt es ein bisschen länger spannend quasi. Wie gesagt, das ist eins dieser Themen, dass wir irgendwie... Irgendwann haben wir mal in diese Richtung ein, zwei Sachen gemacht und dann gab es gleich sofort positives Feedback und viele Leute haben gesagt, wir finden sowas geil. Und dann haben wir gesagt, okay, das werden wir vielleicht in Zukunft erstmal mal einbauen. Jetzt kommen wir da quasi drauf zurück und haben, glaube ich, auch beide ziemlich Bock drauf. Und zwar machen wir eine kleine Retrospektive. Wir machen einen kleinen Rückblick auf eine Spiele-Franchise. Das war ja eigentlich so ein bisschen auch gedacht, dass wir es in die Seitisch-Folgen auslagern. Allerdings haben wir jetzt gedacht, dass es jetzt irgendwie vielleicht auch ganz gut mal reinpasst, dass wir es mal in der Hauptfolge machen, um mal zu testen, wie eben alle Hörer das quasi auch so ein bisschen finden. Also bitte auch gerne Feedback dazu. Und zwar werden wir uns das erste Mal mit Warcraft beschäftigen. Das zum einen, weil das einigermaßen gut zeitlich passt, auch wenn wir minimal zu spät sind, aber ehrlich gesagt, seitdem das große Anniversary war, hatten wir auch nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten, das zwischendurch mal einzubauen, weil wir relativ fest schon dann in den Themen vorgegeben waren. Deswegen kommen wir ein bisschen zu spät dazu. Aber trotzdem, letztes Jahr war große Anniversary von der Warcraft-Franchise. Zum 21 Jahre, dass Warcraft überhaupt existiert, 2014, weil 1994 der erste Warcraft herausgekommen ist und 2004 ist dann World of Warcraft erschienen. Das heißt, letztes Jahr war 10-jähriges World of Warcraft-Jubiläum und 20-jähriges Warcraft-Franchise-Jubiläum. Beides gehen Ende des Jahres hin, das heißt, noch nicht so wahnsinnig lange her. Und entsprechend haben wir uns gedacht, wir beschäftigen uns einfach mal mit der Warcraft-Franchise. Von ihren Anfängen, wir werden noch ein bisschen über Blizzard reden, wie Blizzard quasi so zusammengekommen ist, was die vorher gemacht haben, was dann auch parallel vielleicht bei Blizzard lief, weil es da durchaus auch natürlich logischerweise dann ganz klar spürbare Einflüsse von den anderen Franchises gibt, gerade eben logischerweise von StarCraft, aber selbst auch Diablo, was eben zum Beispiel das Battle.net und sowas angeht. Glaube ich, ein super spannendes Thema. Wir werden versuchen, das halbwegs trotzdem verständlich und kompakt irgendwie zusammenzufassen, weil man über sowas ja Ewigkeiten schwadronieren könnte. Wir hoffen, wir kriegen das auch einigermaßen hin. Und natürlich natürlich wird es hauptsächlich, und darum geht es ja in diesem Podcast auch, einfach unser persönlicher Eindruck von der Franchise sein. Wir würden machen natürlich auch in Zukunft dann Franchises, mit der wir einfach auch persönlich viel verbinden. Anders haben wir das Gefühl, macht das auch keinen Sinn. Sachen wie zum Beispiel Final Fantasy Franchise, die, glaube ich, für dich vor allem, aber auch selbst für mich, glaube ich, für uns beide, durchaus eine große ist. Ich würde gerne Elder Scrolls machen. Ich bin, wie ich schon oft genug gesagt habe, ein riesen Elder Scrolls-Fan. Da gibt es noch Haufen Möglichkeiten, die es da irgendwie gibt, um mehrere dieser Themen noch irgendwie mal zu integrieren. Jetzt fangen wir einfach mal mit Warcraft an. Das sagt uns beiden sehr, sehr viel. Ich glaube, gerade Warcraft 2 und 3 haben wir beiden obsessiv viel gespielt tatsächlich. Gerade ja. Warcraft 3, glaube ich, war für uns beide so eines dieser Spiele, das uns wirklich über Jahre und Jahre und Jahre begleitet hat. Ich persönlich habe ja auch relativ lang World of Warcraft gespielt. Das heißt also, auch dazu kann man einiges sagen. Ich glaube, das Einzige, was wir wirklich so ein bisschen, wo wir ein bisschen außen vor sind, ist Warcraft 1. Ich habe das zwar im Nachhinein so quasi nachholend gespielt. Trotzdem, glaube ich, war das nie so dieses Spiel, was ich mega lang gespielt habe, weil ich dann auch relativ zügig bei Warcraft 2 dann war. Aber ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein und steigen vielleicht einfach tatsächlich mal dann auch gleich bei Warcraft 1 ein, beziehungsweise auch ein bisschen bei Blizzard. Blizzard existiert als Firma eigentlich schon seit ungefähr 1982. Das hieß damals allerdings noch Silicon & Synapse. Die haben am Anfang hauptsächlich Ports gemacht für die ersten Konsolen und auf dem PC. PC war es ja damals noch gar nicht. Haben ja am Anfang relativ unspektakulär Auftragsarbeiten erledigt. Die Firmengründer von damals existieren quasi in der Form ein Stück weit auch heute noch, zumindest zum Teil. Das waren eben drei UCLA-Graduates, die eben gesagt haben, okay, wir machen eine eigene kleine Firma. Das erste wirklich große, erfolgreiche Projekt von denen war dann Rock'n'Roll Racing. Das gibt, glaube ich, auch den einen oder anderen, dem das noch was sagt. Das war, glaube ich, auf dem Super Nintendo ehrlich gesagt ziemlich erfolgreich und ist bis heute, glaube ich, noch eins der beliebteren irgendwie Racing-Spiele vom Super Nintendo. Und dann natürlich, glaube ich, der größte Erfolg, bevor eben so der große Siegeszug von Blizzard dann losging, eben noch unter Silicon und Synapse, war, glaube ich, Lost Vikings. Das hat ja auch dann immer mal wieder Remakes gekriegt. Das ist ja bis heute quasi so ein bisschen eins dieser Spiele, das auch immer noch mal wieder geremaked wird, wo es immer noch genug Fans gibt, das ja auch wirklich immer noch ein ziemlich cooles Action-Rollenspiel ist, wenn man bedenkt, zu welcher Zeit das rausgekommen ist. Und dann kam eben nach einer Umbenennung der Firma, die dann in den Anfang der 90er erfolgte, als erst hießen die, glaube ich, dann Chaos Studios. Da gab es dann allerdings einen Legal Dispute mit einem, mit einer Firma, die schon so ähnlich hieß, und dann haben sie sich eben auf Blizzard geeinigt und bis heute ist es Blizzard geblieben, wie wir alle wissen. Und das erste Spiel, das eben unter diesem Blizzard-Namen veröffentlicht wurde, war dann damals Warcraft. Es gibt da so ein bisschen, Debatten drüber. Es gab so einige Gerüchte von damals, dass tatsächlich Blizzard, weil sie alle sehr große Sword and Sorcery-Fans waren, weil sie eben alle große Pen-and-Paper-Fans waren und Tabletop-Spiele-Fans, dass sie eben damals in Verhandlungen standen mit Games Workshop, um ein Spiel zum Warhammer-Universum zu machen. Das dann eben letztendlich nie wirklich entstanden ist. Es ist nie zu einem Deal gekommen, aber sie hatten wohl anscheinend schon angefangen, an gewissen Assets zu arbeiten. So zumindest gibt es Gerüchte, die das besagen. Und aus diesen Assets haben sie dann eben gesagt, okay, machen wir jetzt unser eigenes Spiel. Wie ich schon gerade gesagt habe, es waren alles große Fans dieses Themas einfach, dieses Sword and Sorcery Fantasy klassischen Themas. Und weil sie ja anscheinend eh schon an gewissen Dingen da gearbeitet hatten, haben sie gesagt, okay, dann setzen wir es jetzt einfach in ein eigenes Spiel um. Weil damals gerade, RTS-Spiele, Real-Time-Strategy-Spiele, das erste Mal, sagen wir mal, der große neue Hit waren, haben sie gesagt, okay, dann machen wir es in die Richtung und haben sich hauptsächlich, ehrlich gesagt, an Dune 2 orientiert, was damals ein bisschen der Genre Maximus war. So das Nonplusultra, das auch viele Dinge etabliert hat, die wir bis heute noch kennen. Letztendlich hat Warcraft in der Hinsicht nicht wirklich viel anders gemacht. Sie haben das Grundgerüst von Dune 2 genommen, haben andere Grafiken raufgepappt, haben dem Ganzen ihren eigenen Spin gegeben, das Ganze eben ins Fantasy-Universum gepackt und dann waren sie vom Prinzip auch schon fertig. Letztendlich gab es zwei Fraktionen, Orcs und Humans hieß das Spiel und logischerweise gab es Orcs und Menschen als zwei spielbare Fraktionen, die sich aber großteilig tatsächlich sehr, sehr gleich gespielt haben. Und es war schon die grundlegende Mischung damals enthalten, die man heutzutage immer noch kennt. Das war Basenbau, das war Ressourcenabbau und das war dann eben taktisches Kriegführen mit seinen kleinen Einheiten. Sehr schnell hat man gemerkt, dass eben damals, und das ist eben diese Anfangszeit des RTS-Genres und das war eben Dune gerade so der erste große Genre-Vorreiter, das erste Mal auch, dass man tatsächlich mit Point-and-Click und der Maussteuerung wirklich effektiv arbeiten konnte und da hat man auch sofort gemerkt, wie intuitiv und gut das tatsächlich funktioniert und wie man einfach ohne große Probleme mehrere Einheiten durch Klicken eben auswählt. und sie über die Karte schickt. Damals war, wie gesagt, alles nur sehr rudimentär. Es gab nur diesen klassischen Rahmen, den man eben gezogen hat. Man musste wirklich die Einheiten einzeln anklicken, während man eben STRG gedrückt gehalten hat. Es gab noch keinen Rechtsklick, es gab nur einen Linksklick, um Leute eben hin und her zu schicken. Es war alles, wie gesagt, sehr rudimentär, aber es hat seinen Grundfesten schon sehr, sehr gut funktioniert. War auch gleich erfolgreich, hat durchaus auch einige Awards abgeräumt, ist sehr gut bei der Presse angekommen und war, glaube ich, halt eben so dieser große Einstieg in das, was dann letztendlich irgendwann mal Warcraft werden sollte. Auch damals, muss man sagen, hatten die ja schon ziemlich ausuferndes Storytelling für die damalige Zeit. Selbst Dune 2 war natürlich sehr aufwendig gemacht, aber trotzdem hatte man damals schon das Gefühl, dass sie eben tatsächlich versuchen, eine Welt zu schaffen. Klar war das ein Stück weit generisch, das war auch ein bisschen, das war nicht besonders refined, würde ich jetzt mal sagen. Sondern es war, wie gesagt, eine sehr generische Welt und sehr auch eine sehr generische Storyline in der Hinsicht. Es war klassische Fantasy-Tropes eben und vor allem war es eben natürlich auch jetzt nicht besonders ausufernd quasi die ganze Lore präsentiert, aber es gab sie, es gab schon erste Zwischensequenzen, es gab das Gefühl von einer schon bereits existierenden Welt, es gab diese kleine Weltkarte eben von Azeroth, die natürlich komplett anders aussah, als sie dann heutzutage existiert. Sowohl was irgendwie Topografie angeht, als auch irgendwie einfach die Standorte der einzelnen Königreiche, der einzelnen Wälder und so ein Kram. Aber es gab schon diese ganze Grundfesten und es gab schon Leute, die damals schon daran gearbeitet haben, die dann auch bis zum Ende quasi geblieben sind. Ein Chris Metzen war damals auch schon dabei, der hat allerdings damals, war der glaube ich einfach nur reiner Schreiberling, der hat zugearbeitet quasi und einfach nur Texte verfasst, mehr hat er nicht gemacht, aber er war zumindest schon dabei und hat sich glaube ich schon seine Gedanken gemacht. Und ja, wie gesagt, ich glaube, wir beiden haben Warcraft 1 großteilig ignoriert. Man muss natürlich auch dazu sagen, 1994 ist es rausgekommen. ich glaube, ignoriert ist vielleicht das falsche Wort. Richtig, wir waren, ich meine, 1994 war ich nicht mal 10 Jahre alt. Ich war 5. Richtig. Das heißt also, das war so ein bisschen vielleicht davor unserer Zeit. Aber tatsächlich habe ich das dann, wie gesagt, im Nachhinein gespielt. Ich habe dann damals, wie ich ja schon oft genug gesagt habe, mein allererstes Spiel, das ich jemals gespielt habe, war, oder was ich wirklich ausführlich gespielt habe, wo ich das Gefühl hatte, das war mein Spiel, wo ich nicht einfach Nintendo geliehen hatte und ein bisschen Mario gespielt habe, sondern das erste Mal das Gefühl hatte, ich kann wirklich stundenlang in so einer Welt versinken und das ist nicht einfach nur so Kurzweil. Selbst Mario hatte ich das damals das Gefühl, so als ich das erste Mario auf dem NES gespielt habe, ohne speichern zu können und ohne wirklich einen Fortschritt wirklich, den man immer wieder nachvollziehen kann, hatte ich das Gefühl, das war eher so etwas, was ich mal 1-2 Stunden spielt, hat man keine Lust mehr und hört wieder auf und fängt beim nächsten Mal eben wieder neu an. War das erste Spiel, das ich wirklich ausführlich gespielt habe, eben Anno 1602. Das habe ich damals mir gewünscht zu Weihnachten, weil wir zu Weihnachten den PC von meinem Opa geschenkt gekriegt haben. Den alten Arbeits-PC, den hatte ein 486er und da hatte ich eben gelesen über Anno 1602, damals noch im Stern, weil ich natürlich logischerweise noch kein Spielmagazin irgendwie abonniert hatte. Und wollte das unbedingt spielen, das klang so super toll, habe ich zu Weihnachten gekriegt und dann habe ich das erste Mal wirklich einfach stundenlang am PC gesessen und ein Spiel gespielt. Man konnte speichern, zurückkommen und seine Stadt weiter ausbauen. Und deswegen war ich natürlich gleich sehr, sehr affin für Strategiespiele. Und wirklich aktiv dann mit Warcraft begonnen habe ich tatsächlich mit Warcraft 2, Mittel der Battle.net Edition, die dann rausgekommen ist, und bin dann einfach wirklich nur zu Warcraft 1 quasi irgendwann zurückgekehrt, um zu sehen, wie das erste Spiel war. Ich muss sagen, gerade im Vergleich zu Warcraft 2 war ich damals natürlich nicht besonders überrascht, weil ich noch kein Verständnis davon hatte, wie die Spielfortsetzungen funktionieren, was Fortschritt ist und was nicht. Aber ich habe auf jeden Fall noch im Gedächtnis, dass ich tatsächlich damals nicht das Gefühl hatte, dass Warcraft 2 so krass viel besser war. Ich hatte schon damals das Gefühl, dass Warcraft 1 immer noch ein extrem gutes Spiel war. Mir hat es immer noch super viel Spaß gemacht. Klar, Warcraft 2 war ausgefeilter, es gab mehr Einheiten, die Einheiten haben sich mehr unterschieden. Es gab tatsächlich diese Heldeneinheiten, die es, glaube ich, in Warcraft 1 auch noch komplett gar nicht gab. Es gab eben wesentlich mehr Komfort einfach in der Bedienung. Aber grundlegend war Warcraft 1 schon ein absolut geniales Spiel. Und letztendlich, Warcraft 2 ist dann ja auch nicht wahnsinnig viel später erschienen. Ich meine, Warcraft 1 ist 94 erschienen, Warcraft 2 erschien dann schon bereits 96, wenn ich mich gerade nicht täusche. Das heißt also, es war dann auch relativ zügig danach, beziehungsweise 95 kam es sogar schon raus, 96 kam dann die Erweiterung. Das heißt, rückkehrend war ja auch nicht so wahnsinnig viel Zeit dazwischen. Die Grafik war ungefähr dieselbe geblieben. Und ich habe Warcraft 1 komplett einmal durchgespielt. Ich habe halt die Kampagne gespielt. Und für jemanden, der damals eben so, ich habe das schon als Kind relativ viel Fantasy gelesen, aber das war so die Zeit, wo ich dann auch mal Herr der Ringe gelesen habe, so ein bisschen die erwachseneren Sachen logischerweise. Und dann eben in diese relativ, oder sogar für die damalige Zeit, sehr düstere Fantasy-Welt einzutauchen. Das hat mich schon enorm beeindruckt. Selbst bei Warcraft 1 schon hatte ich ein unglaubliches Immersion-Gefühl. Man hat sofort irgendwie das Gefühl, dass es irgendwie so ein bisschen, die ganzen Gebäude sahen sehr unique aus. Man hat sofort erkannt, wer da auf dem Feld steht. Man hat schon wirklich das Gefühl, eben, auch wenn die Einheiten letztendlich gespiegelt waren, das waren sie in Warcraft 2 auch immer noch, hatte man trotzdem schon das Gefühl, dass es eben dieses, weiß ich auch nicht, diese Menschen und Orks hat einfach wunderbar funktioniert. Dieses Grün-Rote bei den Orks, dieses Weiß-Blaue bei den Menschen, man hat einfach sofort erkannt, was man da vor sich hatte. Und ich war schon vom ersten Teil damals, glaube ich, auch im Nachhinein noch sehr, sehr beeindruckt auf jeden Fall. Obwohl, so gesagt, zu dem Zeitpunkt natürlich damals auch schon andere Arten von Strategiespielen gab, die vielleicht auch schon so ein bisschen weiter waren, aber trotzdem, Blizzard war ja sowieso nie eine Firma, die sich jetzt irgendwie groß mit Grafik oder sowas geprided hat, aber trotzdem war damals Warcraft 1 für mich schon sehr, sehr beeindruckend, definitiv. Und wie gesagt, auch so ein kleiner Meilenstein. Ich glaube, denn das große Ding, was dann tatsächlich kam, war dann Warcraft 2. Und zu dem werden wir, glaube ich, auch ein bisschen ausführlicher reden. Warcraft 2 war dann ja so ein bisschen der definitive Warcraft-Einstieg. Warcraft 1 war schon nicht schlecht. Warcraft 1 war, glaube ich, auch Krittinger-Liebling definitiv. Es hat sich auch ganz gut verkauft. Aber ich glaube, Warcraft 2 war dann wirklich dieses Spiel, das dann haufenweise Spiel des Jahres Titel gewonnen hat, das dann wirklich viele Dinge auch eingeführt hat, die dann die Konkurrenz eben noch nicht hatte, anstatt eben sich an der Konkurrenz zu orientieren und entsprechend ein Stück weit auch zu kopieren, wie sie es eben in Dune 2 gemacht hatten, hat man in Warcraft 2, glaube ich, das Gefühl gehabt, da kommt jetzt plötzlich so das mit rein, was Blizzard wirklich machen möchte. Es war epischer, es war ein bisschen mehr Lore. Ich fand ehrlich gesagt damals schon super geil präsentiert in diesen Zwischensequenzen, wo man einfach diese Comic-Stills hatte mit diesen zwei Männern, die einfach miteinander reden. Das war ja Lothar, glaube ich, auch im zweiten Teil, der aus seinem Tagebuch quasi erzählte, was passiert ist. Und das erste Mal wirklich dieses, auch dieses Gefühl von dem Konflikt und dann eben tatsächlich einfach, und das ist, glaube ich, so das für mich wichtigste Neuerung, das waren zum Beispiel die Helden. Das war sowas wie der Ogermagier, der Todesritter, der Conjurer im Englischen hieß er. Ich glaube, du hast gesagt, der hieß Magier einfach im Deutschen, ne? Das war das, was ja auch letztendlich Warcraft 3 dann so groß und beliebt und berühmt gemacht hat, glaube ich, waren eben diese Heldeneinheit auch ein Stück. Und die waren in Warcraft 2 ja schon drin. Du bist ja Warcraft 2 genau wie ich auch mit der Battle.net Edition eingestiegen, ne? So irgendwann. Ich bin nicht mit der Battle.net Edition eingestiegen, sondern ich bin mit der, als noch, die Battle.net Edition kam, glaube ich, erst 1999 raus oder so. Ja. Ich habe damals zusammen mit Tides of Darkness von meinem Onkel Beyond the Dark Portal gekriegt. Das war irgendwann 97 wahrscheinlich. Da war ich dann ungefähr 8 Jahre alt. Das ist so eines der ersten PC-Spiele, an die ich mich so erinnern kann, dass ich sie wirklich bewusst selber am PC gespielt habe. Und ich weiß noch, ich habe damals als jemand, der halt keine Ahnung von RTS, von Videospielen sonst was hat, hab zuerst mit der Kampagne von Beyond the Dark Portal angefangen und bin halt, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, ob ich über die erste Mission hinausgekommen bin oder nicht. Es war auf jeden Fall super schwierig und ich habe dann schon irgendwie das Gefühl gehabt, das funktioniert irgendwie nicht, bis ich irgendwann auf die Idee gekommen bin, einfach mal vielleicht Tides of Darkness vorher zu spielen, um erstmal die Basics so ein bisschen reinzukriegen. Und ja, ich meine, ganz davon abgesehen, dass das Spiel vielleicht von der Komplexität her und vom Setting her und so weiter vielleicht für einen 8-jährigen Jungen vielleicht nicht so gerade der richtige Einstieg war, muss ich doch sagen, dass mir das ziemlich viel Spaß gemacht hat. Also man musste sich dann halt so langsam reinfinden. Ich habe dann am Anfang auch mit Missionen Probleme gehabt, mit denen ich heutzutage wahrscheinlich, ja, über die ich heutzutage nicht mal groß nachdenken würde, wie man die spielt. Aber generell dieses ganze Basen bauen, dieses ganze Einheiten bauen, Einheiten schicken, wie gruppiert man sie am besten und so weiter, das konnte ich natürlich damals noch alles nicht, aber ich muss auch schon sagen, dass ich damals, als ich das erste Mal bei meinem Onkel über die Schulter geguckt habe, Warcraft 2, die hatten ja auch damals schon diese ersten, ich glaube, das war damals schon Render-Sequenzen, oder? Für die damalige Zeit, das Intro. Das war schon eine Pre-Render-Sequenz, ja, genau, auf jeden Fall. Als dann die Ork-Schiffe sozusagen auf die, ich glaube, die greifen ja Lordaeron da an, also zumindest das Königreich Lordaeron, und fahren ja mit ihren Schiffen so auf diese eine Festung zu, und ich dachte schon so, oh, das bedeutet jetzt bestimmt gleich, übernimmst du die Kontrolle über die Soldaten eben auf der Mauer und musst dann diese Verteidigung planen, und das erste Level ist ja nur, dass du eine Basis bauen musst, 2 Höfe und dann 4 Orks besiegen oder so. Du musst die Orks nicht besiegen, wenn du nicht willst. Du musst einfach nur eine Kaserne bauen und ein paar Höfe. Und da hatte ich schon irgendwie das Gefühl, irgendwie verstehe ich das gerade nicht. Das Schwarze ist jetzt das Meer. Kommen die jetzt eigentlich oder nicht? Warum müsst ihr die jetzt doch suchen? Ja, jedenfalls habe ich nicht verstanden. In der heutigen Zeit von nahtlose Übergang zwischen Cutscene und Gameplay würde das wahrscheinlich heutzutage ganz anders funktionieren, aber damals war ich auch erstmal dahingehend ein bisschen verwirrt. Aber je älter ich wurde, desto öfter habe ich es dann auch, oder desto mehr habe ich es dann auch gespielt, und dann irgendwann habe ich es dann geschafft, die ganze Kampagne durchzuspielen. Und ja, damit war eigentlich die Liebe zum RTS-Genre bei mir eigentlich erst geboren. Tatsächlich bei mir, glaube ich, auch. Ja, ich meine, wie gesagt, ich habe schon vorher ein Aufbauspiel gespielt mit Anno, aber das spielt sich ja ganz fundamental anders. Ich glaube, deswegen war auch für mich halt, ich habe, wie gesagt, die Battle.net Edition geholt. 98 kam Anno 1602 raus. Wie gesagt, das war so ein bisschen, da war ich so 10, 12 Jahre alt. Das war das erste Mal, dass ich wirklich persönlich selbst so das Gefühl hatte, jetzt spiele ich, weil wir eben auch einen richtigen Rechner hatten. Und dann gab es eben die Battle.net Edition von Warcraft 2. Die man, glaube ich, irgendwo, da gab es irgendeine Aktion oder sowas, das man irgendwo kaufen konnte für 10 Mark oder sowas. Und dann habe ich, glaube ich, meine Eltern angebettelt, dass sie mir das kaufen. Einfach nur, weil ich das einfach nur, weil ich das Cover geil fand. Ich hatte keine Ahnung, was Warcraft war, logischerweise zu dem Zeitpunkt. Es war einfach nur so, es sieht cool aus, es ist so Fantasy und es ist mir völlig egal, was man im Spiel macht. Damals war ich sowieso ein bisschen unbedarfter, was es angeht. Ich habe einfach Spiele gekauft, wenn das Cover gut aussah. Dann hat mir das völlig gereicht, deswegen habe ich auch fast alle Genres gespielt, die es damals quasi gab, die für ein Kind halbwegs irgendwie angebracht waren, weil es mir eigentlich völlig wurscht war, was ich da tue. Ich wollte einfach nur Videospiele spielen. Und tatsächlich war dann eben Warcraft 2 auch sowas völlig Abstraktes am Anfang für mich. Nur, dass ich eben, dadurch, dass ich vom Aufbaugenre kam, Ich hatte ein Aufbauspiel gespielt, aber entsprechend hatte ich zumindest schon das grundlegende Verständnis von, ne, Einheiten anklicken, Gebäude bauen und so ein Kram. Das hat ja alles irgendwie schon einigermaßen funktioniert. Und entsprechend, glaube ich, war der Einstieg ein bisschen einfacher. Nur es natürlich völlig für mich eye-opening war. Es hat schon Spaß gemacht in Anno 1602. Und das macht es bis heute irgendwie, einfach eine Stadt aufzubauen. Den Fokus hauptsächlich darauf zu legen, eben wirklich alles perfekt zu optimieren, Warenabläufe zu optimieren und. Was ich natürlich als 12-jähriger Junge auch nicht so richtig gut hingekriegt habe. Aber so zumindest die grundlegenden Funktionen eines Endlos-Spiels haben natürlich schon einigermaßen gut funktioniert bei mir. Und eine richtige Kampagne gab es ja damals in Anno 1602 auch gar nicht. Aber dann plötzlich hast du eben dieses Warcraft 2, das ich im Vergleich 10 Milliarden Mal schneller spielt, viel mehr auf Action auch ausgelegt ist eben. Die Einheiten, die du produzierst, die sind immer nur kriegerische Einheiten, außer eben die Peons oder die normalen Menschenarbeiter. Und entsprechend ist es natürlich schon super spektakulär, wirklich einfach, du ziehst zwei Kasernen hoch und ruckzuck hast du da fünf Soldaten stehen, dann rennst du mit denen los und kämpfst gegen andere. Und darauf basiert das ganze Spiel. Das war natürlich damals für mich mega beeindruckend. Das war für mich etwas, was irgendwie so von wegen nimmt das Anno-Spielprinzip und reduziert es nur noch auf reinen Krieg und dann, ne, und los geht's. Und das, was so in Anno eben nicht so besonders gut funktioniert hat, die Kriegsführung, war eben da der Hauptaspekt des Spiels. Und alles war darauf ausgelegt, dass es eben möglichst schnell dahin geht und dann damit Spaß haben. Das war schon mega beeindruckend auf jeden Fall damals. Und dann auch so Sachen wie zum Beispiel im ersten, das war schon in Warcraft 2 auch schon so, ne? Einheiten öfter anklicken und dann eine dumme Antwort kriegen und ja, so ein Kram. Was machst du denn? Hast du nicht was Besseres zu tun? Hör auf mich anzuklicken, lass mich in Ruhe. All diese Geschichten, diese Detailverliebtheit eben auch, war total beeindruckend. Dann auch sowas wie zum Beispiel Nebel des Krieges, Fog of War, der ja damals auch noch ziemlich neu war. Eben diese, das ist die ganze Exploration. Ich war ziemlich im Nachhinein ziemlich froh, glaube ich, auf jeden Fall, dass sie das, was mich dann im ersten Teil wiederum super heimisch hat fühlen lassen, eben das Wegeziehen. Du musst im ersten Teil ja noch Wege bauen. Das gab es im zweiten Teil ja nicht mehr. Das gibt es ja auch subsequent in keinem anderen RTS irgendwie mal wieder. Nee. Aber im Aufbaugenre ist es ja so ganz üblich, dass eben, ne, dass du deine Gebäude an der Straße anbinden musst. Zumindest in Anno war es eben doch immer so. Das musst du im ersten Teil ja auch noch machen. Da habe ich mich sofort wieder zurechtgefunden. Das gab es im zweiten Teil dann ein Glück nicht mehr. Auch wenn es, wie gesagt, für mich wieder fast ein bisschen befremdlicher wirkte, weil eben so viele typische Dinge, die ich eben aus Anno kannte, und das war ja der einzige Genrevertreter, den ich bis zu dem Zeitpunkt gespielt hatte, da irgendwie fehlten. Aber tatsächlich irgendwie so dieses Gefühl auch zu haben, ich glaube, das war auch bei mir so ein bisschen der Anfang, eine Faszination für Rollenspiele zu entwickeln. Natürlich müssen wir das sehr einschränken. Das damalige Warcraft 2 war noch kein richtiges Rollenspiel. Nee. Es gab Heldeneinheiten, in Anführungsstrichen, nur diese Heldeneinheiten hatten noch spezielle Fähigkeiten, aber es gab keine Ausrüstung, keine Statpunkte, kein gar nichts. Es war tatsächlich einfach nur eben dieser Einsatz von stärkeren Einheiten, die spezielle Fähigkeiten haben. Ich glaube, viele von denen hatten nicht mal spezielle Fähigkeiten, die waren einfach stärker und hatten ein anderes Bild. Ja, wo gesagt, die meisten von denen, klar, waren beziehungsweise, einfach nur so Elite-Einheiten, wenn der Helden Paladin war, dann hat er halt die normalen Paladin-Fähigkeiten gehabt. Aber richtig. Nee, es war ja auch kein richtiger Helden, nee, schon richtig. Das waren einfach nur, ja, es war halt ein, aber zumindest halt, dass Viecher Fähigkeiten haben, die du spezifisch einsetzen kannst und auch musst, wenn man ehrlich ist. Ich meine, wobei, ja, schwer zu sagen, ob das wirklich damals musste. Ich hatte das Gefühl, ich musste es schon irgendwie einsetzen, um damit irgendwie gut durchzukommen irgendwie. Ob das letztlich der Fall war, weiß ich nicht. Aber es war schon auf jeden Fall eine super interessante Mischung eben. Auch, dass man das Gefühl hat, es gibt eben tatsächlich einfach auch Charaktere, die ein bisschen mehr am Herz liegen eben. Sowieso der Fokus auf die Story war super faszinierend damals für mich. Ich meine, Anno hatte überhaupt gar keine Story. Ich hatte noch nicht wahnsinnig viel anderes gespielt als sowas wie Mario. Und sind wir mal ehrlich, Mario hat ja auch eine sehr eher abstrakte Story. Und dann das erste Mal eben diesen Konflikt zu haben, auch mit den Zwischensequenzen. Ich meine, ich kann mich auch noch total bildhaft daran erinnern, wie man eben die Soldaten auf dieser Mauer sieht und dann fährt die Kamera da so rüber und dann siehst du dieses Meer quasi, das komplett vom bis zum Horizont bedeckt ist mit Schiffen so ungefähr, mit Orkschiffen. Und auch, wie gesagt, alles, was dann subsequent danach gekommen ist mit diesen kleinen Sequenzen, in dem eben Lothar, ich weiß gar nicht, mit wem er da saß, er saß mit so einem Magier immer zusammen am Tisch, ich weiß gar nicht, wer das war, ehrlich gesagt, in der Story, ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Vielleicht war das dieser Magier, der die Allianz durch das Portal geführt hat, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß auch nicht mehr genau, wer das war, aber auf jeden Fall saß er eben zusammen mit ihm am Tisch und dann war diese große Landkarte vorhin ausgebreitet, wo man eben schon so gesehen hat, auch wie die Welt ungefähr aufgebaut sein soll wohl. Und die beiden haben sich dann eben unterhalten. Das war ja auch alles mit Voice-Over gemacht, was damals für die Zeit ja auch schon relativ spektakulär war, hatte ich irgendwie das Gefühl. Und auch mit gutem Voice-Over. Auch wenn es natürlich, wie gesagt, alles ein bisschen cheesy war, aber dafür hatte ich ja damals noch gar kein Verständnis. war es schon mega beeindruckend, einfach dieses Spiel zu sehen und eben zu sehen, was man alles machen kann. Und dann eben, wie gesagt, sowas wie zum Beispiel einen Kasten einfach um Einheiten ziehen und dann irgendwie diese zusammen zu gruppieren und so ein Kram. Wobei ich damals, muss ich ehrlich sagen, mir hat nie jemand gesagt, dass man da, ich glaube, bei Rocket 2 konnte man schon mit STG 1, 2, 3, 4. Du konntest Hotkeys schon belegen, ja. Das wusste ich nicht. Und das hat damals wahrscheinlich meine Playthroughs viel schwerer gemacht, als sie eigentlich hätten sein sollen, weil ich das Gefühl hatte, es macht gar keinen Sinn mehr, als 9 Einheiten zu bauen, was natürlich erstens ziemlich dumm ist. Und zweitens aber, wenn ich dann mehr hatte, dann einfach immer, einfach lassen mit holen, einfach mal gucken, wen ich das so erwische und dann mal rüber. Das war halt mehr so, irgendwie muss ich schaffen, zufälligerweise richtige Einheiten zu kriegen, um zufälligerweise dann die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das war schon nicht ganz einfach. Ich weiß noch, als mir dann irgendwann gesagt hat, dass ich Hotkeys machen kann, war ich dann so, Gott, mind blown. Ey, ich weiß gar nicht, ob ich das jemals in meiner Karriere, in Anführungsstrichen, in der ich Warcraft 2 gespielt habe, ob ich das jemals gewusst habe, dass man das machen kann. Ich glaube, das habe ich auch selbst Jahre später noch nicht gewusst, dass man tatsächlich auch mit SDG gruppieren kann. Ich weiß es dann damals, als wir die ersten LAN-Partys hatten und StarCraft gespielt haben. Da ist dann das erste Mal aufgefallen, du musst gruppieren, Merlin. Da wurde mir das dann gesagt, dass man sonst, ich meine, bei mir war es genauso. Lasso drüber ziehen, losschicken und sobald dann die Einheit, die ich losgeschickt habe mit dem Lasso, weg ist, und dann kann ich das Lasso um die nächsten Haufen ziehen und die losschicken und so mache ich einfach, bis alle unterwegs sind. Ich meine, bei StarCraft war es ja noch viel wichtiger, weil du konntest ja die Abilities dieser speziellen Einheiten gar nicht anwählen, wenn du sie in einer Gruppe mit anderen Einheitentypen hattest, was ja mega nervig war auch. Richtig, ich weiß gar nicht, ging es in Warcraft 2 schon? In Warcraft 3 ging es natürlich, dass du highlighten konntest. Ging das auch nicht. Aber in Warcraft 2 hattest du auch nicht so viele Einheiten wie in StarCraft, die halt spezielle Fähigkeiten haben. Nee, das stimmt schon, wesentlich weniger, ja, das ist richtig. Zumal du ja auch, habe ich das Gefühl immer gehabt, eigentlich auch die Einheiten, die Fähigkeiten in Warcraft 2 auch selten, habe ich das Gefühl, einsetzen musst. Es gab eigentlich die einzigen Fähigkeiten, die du wirklich brauchst, dann vielleicht mal die vom Paladin oder vom Ogre-Magier. Das war dann vielleicht der Blutrausch vom Ogre-Magier, vielleicht die Heilung vom Paladin. Und natürlich der Magier und der Todesritter, die ja fast schon so ein bisschen eine Art Held ohne Heldenname waren, weil die halt 6 oder 7 Abilities hatten. Die musstest du halt wie im Micron. Es gab ja auch Flächenschadenfähigkeiten und so ein Kram, die dann doch schon auch wichtig waren, aber Micromanagement hatte ich immer noch das Gefühl, weil damals gab es den Begriff wahrscheinlich noch gar nicht, war eh ein bisschen was anderes. Wie gesagt, ich habe auch nie irgendwie Einheiten, Gruppen oder sowas gemacht. Das heißt, ich habe auch einfach, wenn ich irgendwie eine Fähigkeit haben wollte, habe ich auch einfach in den Haufen reingeklickt. Ich hatte das Gefühl, dass man das ja auch damals einigermaßen gut auseinanderhalten konnte noch. Weil so viele Einheiten gab es ja dann auch in Warcraft 2 dann trotzdem meist nicht. Also ich meine, Warcraft 3 war es jetzt auch nicht so viel mehr, aber du hattest da keine Age of Empires Verhältnisse. Richtig. Und selbst in Warcraft 3 habe ich das Gefühl gehabt, waren sie eben noch ein bisschen mehr durcheinander, sodass es schwieriger war, weil man noch relativ nah dran war, eben die einzelnen anzuklicken. Tatsächlich hatte ich auch eher das Gefühl, tatsächlich, dass Micromanagement in StarCraft wesentlich wichtiger war, weil es einfach Einheiten wie den dunklen Templar gab. Oder Ghosts oder Forschungsschiffe. Die komplett nutzlos waren, wenn du ihre Fähigkeit nicht eingesetzt genauso hast. Genauso also wie, wenn du die Lasso überpanzerst, dann hast du irgendwie einen Space Marine drin und du kriegst sie nicht mehr in den Belagerungsmodus, ist halt. Ja, stimmt. Ja, das ist halt so ein bisschen das Problem, deswegen klar, StarCraft war in der Hinsicht wesentlich mehr Micromanaging, als es bei Warcraft 2 noch der Fall war. Aber trotzdem eben auch da und dann eben Beyond the Dark Portal, die Erweiterung, wie gesagt, ich hätte ja auch die Battle Edition, das heißt, ich hätte ja von Anfang an auch alle zwei beieinander. Ich habe mit Tides of Darkness angefangen und habe dann Beyond the Dark Portal gespielt. Ich habe auch, glaube ich, nie wirklich Skirmishes oder sowas gespielt. Ich habe nie wirklich mir irgendwie die Zeit genommen oder die Mühe gemacht und wirklich irgendwie so einzelne Karten quasi gespielt. Ich glaube, ich habe nur mal eigene Karten gemacht. So, mit dem Map Editor, den es damals schon gab. Richtig, ja gut, der Map Editor ist ja das Lustige. Der Map Editor war ja gar nicht mal von Blizzard selbst, ne? Der war ja von einem Fan quasi gemacht. Ich weiß, wie hieß denn das nochmal? WXDD oder so, der hat ja auch einen ganz merkwürdigen Namen, dieser Map-Editor. Der ja damals aber schon, ich meine, deswegen ja auch die Battle Edition, das war ja damals auch eins der beliebtesten Spiele, was man tatsächlich auch schon wirklich online spielen konnte, über ISP-Direktverbindung. Na gut, damals wusste noch nichts über online. Ja, wo gesagt, da hatte ich halt auch null Ahnung von, selbst wenn, wir hatten halt so ein altes 650K-Modem, keine Ahnung, ob das wirklich funktioniert. Ich meine, damals zumindest war ja auch ISDN schon Standard eigentlich, mit 128K-Bit, glaube ich, und wir ein sehr klassisches 56K-Modem, das war eben noch bei uns, das heißt also, damals gab es auch schon selbst doppelte schnelle Verbindungen, die hatten wir ja nicht mal. Das heißt also, auf sowas wäre ich auch gar nie gekommen, irgendwie so. Aber klar, der Map-Editor war damals schon ein großes Ding, zumal ja dann auch der Map-Editor für Warcraft 3 einer der Hauptgründe, warum das Spiel eben auch heutzutage immer noch relevant ist und irgendwie gespielt wird, ist der Grund, warum es Dota gibt und so ein Kram. Also schon wichtig auch, dass es damals für 2 schon diesen Map-Editor gab, auf jeden Fall. Aber hauptsächlich habe ich auch einfach eben die Kampagne gespielt und mich eben hauptsächlich mit der Kampagne beschäftigt. Und das war schon tatsächlich, hat einen ziemlichen Eindruck bei mir hinterlassen, auf jeden Fall. Und hat mir eine Menge Spaß gemacht. Und dann kam eben kurz danach etwas, was eben Ja. jetzt mit Warcraft nicht so viel zu tun hat, aber dann eben Vielleicht noch kurz zu Blizzard Warcraft war. 2 von Ja, mir. Was klar. auch viele vergessen, der Soundtrack von Warcraft 2 war fantastisch. Oh War ja, absolut stimmt. fantastisch. Stimmt. Auch wenn ich die Soundtracks von allen Warcraft-Teilen sehr gut fand, muss ich immer noch sagen, Warcraft 2 hatte dieses sehr dunkle, bedrückende. Ich meine, generell habe ich ja das Gefühl, Warcraft 2 ist auf jeden Fall der sehr viel dunklere Teil gewesen im Vergleich zu Warcraft 3, wo schon ein bisschen mehr Comic, also jetzt nicht wirklich comichaft, aber schon ein bisschen das ist, was man Ja. später vielleicht auch als WoW dann kennengelernt hat. Aber Warcraft 2 hatte auf mich damals zumindest einen extrem düsteren Eindruck gemacht, vor allem wenn man sich die Booklets damals angeguckt hat. Da gab es dann auch Illustrationen von Orks, die dann Menschenköpfe in der Hand gehalten haben und Ja. wo das Blut runtergetropft ist. Bei Warcraft 3 hatte ich nicht mehr so das Gefühl, dass es so dark war in dem Sinne. Und auch die Ist es Musik auch nicht mehr. hatte einen sehr viel bedrückenderen noch Ton, aber richtig, richtig gute Musik. Ich höre den Soundtrack manchmal immer noch sehr, sehr gerne. Vor allem ein paar von Human Tracks finde ich immer noch super, super cool. Man muss ja auch mal dazu sagen, das ist ja auch damals schon quasi gecoint worden, wie die ganze Serie auch klingen wird, ne? Also ich meine, so grundlegende Themen hast du ja im Warcraft 2 Soundtrack auch schon, die du in World of Warcraft sogar noch wiederfindest. Da wurde ja schon auch der Sound der Serie so ein Stück weit entworfen. Und der ist ja auch, ne, über die Serie hinaus super beliebt, auf jeden Fall. Ich meine, ich weiß gar nicht, das sind ja auch so drei Typen, die das gemacht haben. Also Ich glaube, das zwei war nur waren. einer, Warcraft 3 waren dann mehrere. Also Ja, genau, Warcraft der 3 waren Warcraft dann noch 2 die wurde nur drei von mit Glenn drin. Stafford komponiert, der war dann auch am Team von Warcraft 3 beteiligt. Ich meine, letztendlich, der Soundtrack ist ja auch nicht so groß. Ja. Es sind, glaube ich, fünf Themes pro Volk. Dann gibt's eins für Win und eins für Defeat für jeweils und, glaube ich, ein Opening-Theme, das war's. Und viel mehr Tracks gab's dann einfach nicht. Aber diese 10 Tracks, die halt immer wieder gespielt waren, die habe ich immer noch sehr gut im Kopf und ich habe auch jetzt gerade wieder einen Ohrwurm von dem einen Theme. Richtig, richtig gut. Ja, definitiv, das stimmt auf jeden Fall. Ja, dann kam in der Zwischenzeit StarCraft raus, 1998. Das war ja sogar schon bevor Warcraft rausgekommen, wo Warcraft 2 Battle Edition rausgekommen ist. Das heißt, also StarCraft war schon draußen, als ich angefangen habe, Warcraft 2 zu spielen. Allerdings war ich damals noch zu jung, um auf irgendwelche LAN-Partys zu gehen. Da war ich halt, wie gesagt, gerade 98, war ich 12 Jahre alt. Das heißt also, so wahnsinnig involviert, da war ich irgendwie noch nicht. Das war manchmal die Zeit auf dem Gymnasium mit 14, 15, 16, wo es dann wirklich losging, wo wir super viel auf LAN-Partys waren. Und entsprechend war eben logischerweise für mich StarCraft noch damals gar kein Ding, aber StarCraft hat natürlich das RTS-Genre komplett revolutioniert ein Stück weit auch und war ja auch sehr, sehr, sehr vorgebend eben für das, was dann später in Warcraft 3 passiert ist, auf jeden Fall. Und war eine sinnvolle Weiterentwicklung von Warcraft 2 definitiv. Das hat eben diese Spezialfähigkeiten von Einheiten nochmal ganz klar hervorgehoben. Das hat den Fog of War irgendwie auch nochmal ein bisschen anders reingebracht. Und vor allem hat es natürlich einfach auch das Pacing vorgegeben. Ich meine, wohingegen Warcraft 1 und 2 schon relativ zügige Spiele waren auf jeden Fall. Hatte man tatsächlich schon das Gefühl, dass das in StarCraft gerade dann eben auch ist alles wesentlich gestreamliner war. Jetzt gab es nur noch Gebäude, die wirklich Truppen produzieren oder sie wirklich dann eben ausbauen. Die Tech-Trees in StarCraft 2 waren wesentlich kleiner, als sie quasi noch in StarCraft 1 waren wesentlich kleiner, als sie noch in Warcraft 2 waren. Und man hatte einfach insgesamt das Gefühl, dass StarCraft einfach extrem gestreamlined war. Eben auf Ja. gewisses Pacing, auf eine gewisse Art und Weise auch zu spielen. Die Art von Skirmishes, die man hatte, nicht so ewig viele Einheiten. Man konnte sich nicht ganz so gut einigeln mehr, wobei das natürlich dann später in Warcraft 3 nochmal was ganz anderes wurde, aber. Ich glaube, was vor allem von StarCraft wichtig ist, ist einfach auch, dass wir jetzt gar nicht erwähnt haben, Warcraft 2, die zwei Völker haben sich ja in dem Sinne eigentlich vom Spiel nicht wirklich unterschieden. Es waren ja eigentlich Das stimmt, ja. gespiegelte Völker, die jeweils von jedem Einheit eigentlich ein Gegenstück hatten, die einfach nur anders aussahen, während StarCraft ja drei völlig verschiedene Völker hatte, die sich ganz anders gespielt haben und trotzdem sehr gut gebalanced waren. Ich meine, das ist ja auch der Grund, warum StarCraft so lange im E-Sports-Bereich so relevant war, eben weil es eben so gut Absolut, gebalanced ja. war zwischen den drei Klassen. Und ich meine, da hat man ja auch schon so einen ersten Ausblick eben auf das, was in Warcraft 3 dann eben folgen sollte, wo man ja auch Absolut. dann vier Rassen hat, die dann auch nicht einfach nur Kopien der jeweils anderen sind, sondern sich auch komplett anders spielen jeweils. Das stimmt auf jeden Fall. Ich meine, in Star Warcraft 2 war tatsächlich so das Einzige, was sich wirklich unterschieden. Es gab so minimale Unterschiede. Es gab halt irgendwie, ich weiß ja noch, dass die Menschen, zum Beispiel die Menschenbogenschützen, die dann Hochelfenbogenschützen dann nachher wurden, die hatten ein bisschen größere Reichweite als die Axt, beziehungsweise nachher waren es Speerwerfer bei den Nee, Trollen, die hatten glaube keine ich. Speerwerfer, habe ich vorher Was auch hat. schon gesagt. Ihre Trolle wurden einfach so Berserker-Trollen, die haben immer noch mit Äxten geworfen, Ah, aber okay. konnten sich regenerieren. Genau, richtig. Also es gab schon so ein paar kleine, minimale Unterschiede, aber vom Prinzip hast du absolut recht. Es waren wirklich zwei gespielte Fraktionen, die letztendlich dieselben Einheiten hatten und einfach wirklich komplett irgendwie zum Grunzer gab es den Soldaten, zum eben Axtwerfer gab es den Bogenschützen und so weiter und so fort. Nur bei den, ja, bei den größeren, bei den Champion-Einheiten quasi, bei diesen Heldeneinheiten, die nicht so richtig Helden waren, da hat sich ein bisschen unterschieden, aber auch nur minimal tatsächlich. Eben, wie du schon gesagt hast, ne, Heilung und Blutrausch und solche Geschichten. Ja. Aber das war, du hast schon recht auf jeden Fall. StarCraft war natürlich wirklich dann das wirklich eingeführt, was letztendlich für Warcraft 3 absolut entscheidend war, eben, dass du drei verschiedene Völker hast, die trotzdem Ach so, du meinst das komplett StarCraft. Distinktiv gespielt haben. Ja, StarCraft. Und vor allem natürlich auch so eine Sache, und ich habe das Gefühl, so ein bisschen wiedergekommen in StarCraft ist auch das, was quasi mit den Wegen in Warcraft, im ersten Warcraft quasi noch war, war dann in StarCraft so ein bisschen der Us von den Zerg oder die Pylonen von... Ja. Von den Protoss. Das ist ja so ein bisschen in Warcraft 3 dann auch noch gewesen mit den Untoten und ihrer Verseuchung quasi, die sie hatten. Das waren, glaube ich, die Einzigen, die das hatten. Nein, nicht, glaube ich, das waren die Einzigen, die das hatten. Ja. Das ist ja irgendwie dann, ne, trotzdem irgendwie ganz interessant gewesen, dass das zumindest da nochmal ein bisschen wieder zurückgefunden hat. Und wie gesagt, dann hat auch StarCraft, glaube ich, auch die Weiterentwicklung der Serie einfach ganz klar beeinflusst. Dann hat man nämlich angefangen, an ja, Warcraft 3 zu arbeiten. In der Zwischenzeit, und das müssen wir natürlich bei einer Warcraft Retrospective auch erwähnen, ist noch ein Spiel in Arbeit gewesen, das leider nie ja, das Licht des Tages erblickt hat. Ein Spiel, das, glaube ich, mittlerweile schon oft genug gesprochen wurde und das so ein bisschen auch der Auslöser für das war, was man heutzutage als inhärent Blizzard-mäßig bezeichnet. Es gab nämlich zwischendurch einmal die Idee, dass man sich einen Charakter schnappt, den man in Warcraft 2 schon so ein bisschen am Rande hatte, nämlich Thrall, und dem ein eigenes Spiel widmet und dieses Spiel komplett außerhalb der eigenen Comfortzone entwickelt, nämlich Warcraft Adventures. Warcraft Adventures, Lord of the Clans, war eben oder sollte die Geschichte von Thrall werden, der eben in Dernhold in einer menschlichen Festung eben im Gefängnis saß, wie er sich dann befreit und wie er dann eben irgendwann die Horde gründet. Die ganze Story, die quasi das ist, Teil davon, wurden auf jeden Fall zumindest zu einem späteren Zeitpunkt in seiner Story dann eben in Warcraft 3 auch umgesetzt. In Warcraft 3 sehen wir ja Thrall auch, wie er eben zum Anführer der Horde wird. Das sind eben so, dass die Vorgeschichte dazu wäre eben eigentlich in Warcraft Adventures erzählt worden. Letztendlich ist es aus dem Spiel dann noch eine, ja, ein Roman geworden. Sie haben dann eine relativ bekannte Star Trek-Autorin engagiert und haben ihr alles zur Verfügung gestellt, was sie eben zu dem Spiel schon hatten an Story und Lore. Und sie hat eben ein Buch daraus geschrieben, der erste Warcraft-Roman, Lord of the Clans, der, glaube ich, auch sich bei der Fanbase bis heute sehr großer Beliebtheit erfreut. Und der auch definitiv dann so ein bisschen das eingeläutet hat, dass eben auch in Zukunft immer noch wieder Romane geben würden. Insgesamt, glaube ich, 6 oder 7 Romane auch aus der Warcraft-Welt, die alle auch echt ganz gut sind, muss man sagen. Für so Lizenzkram sind die echt alle ganz lesbar. Ich habe die auch alle gelesen, das ist auch tatsächlich doch ganz lohnenswert. Und ja, Lord of the Clans war, wie gesagt, so ein bisschen Step out of the Comfort Zone. Sie haben noch nie ein Adventure gemacht. Sie haben handgezeichnete Hintergründe gehabt. Die kann man sich heutzutage, da gibt es eine große Doku, glaube ich, auch für auf YouTube, wo man sich das Ganze mal angucken kann, wenn nicht. Es gibt überall irgendwelche Trailer, leicht bewegte Spielszenen. Es wurde sehr, sehr viel dokumentiert, quasi, was aus dem Spiel geworden ist, letztendlich. Aber es sah damals schon sehr, sehr schön aus, auf jeden Fall. Sie haben da ziemlich lang dran gearbeitet. Chris Metzen war eben derjenige, der dann zusammen mit, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. War das schon Rob Prado? Ich glaube noch nicht. Der mit einem anderen Blizzard-Mitarbeiter das Ganze eben das Projekt bisschen angeführt hat, der dann eben schon im Warcraft 2 so ein bisschen auch zum Lore-Schreiber mit avanciert war. Später war er dann irgendwie, was war er, Creative Director oder sowas dann für Warcraft 3. Also er ist ja eh quasi der Lore-Guru, so ungefähr ist er bis heute bei Blizzard. Und da hat man eben auch gemerkt, es gab einen Künstler, ich habe gerade vergessen, wie der hieß, Sam noch was, den haben wir immer alle Samwise genannt. Und der hat dann sehr, sagen wir mal, distinguierbaren Zeichenstil einfach. Das ist auch dieser Stil, den man in Warcraft auch total wiederfindet. Die ganzen Rennsequenzen, die Stills und so ein Kram, Concept Art, das ist fast alles von ihm. Der ist bis heute Art Director bei Blizzard. Und so diesen Stil hat man tatsächlich dann in den Adventures erstmal so richtig gemerkt. Und das wäre, glaube ich, echt ein ziemlich cooles Projekt geworden. Das war, wie gesagt, das erste Projekt, wo dann nach einigen Jahren gesagt wurde, das genügt nicht unseren Qualitätsansprüchen und wir stellen das Ganze ein. Ein riesiger Rückschlag damals für Blizzard. Blizzard hatte mit Warcraft 2 und StarCraft zwar zwei große Hits gelandet, aber es war immer noch eine relativ junge und halbwegs kleine Firma. Muss man natürlich auch bedenken, dass zu dem Zeitpunkt die Videospielindustrie insgesamt auch noch gar nicht so riesig war, wie sie es heute ist. Das heißt, es war schon ein ziemlich großer Rückschlag, dass sie so viel investiert hatten in dieses Spiel. Aber tatsächlich war das so der Anfang davon, dass sie gesagt haben, wir werden nie wieder ein Spiel rausbringen, das unseren Qualitätsansprüchen nicht genügt. Wir machen unsere Spiele, wir bringen sie nur dann raus, wenn sie fertig sind und wir selbst entscheiden, ob sie uns gefallen oder nicht. Das ist ja so ein Credo, das man heute ganz krass mit Blizzard verbindet. Das ist ja später auch das, was dafür sorgen wird, dass StarCraft Ghost leider nie erscheint. Das, glaube ich, im Vergleich wesentlich ne, mehr gehypt war. Was glaube ich heutzutage, ich bin so jemand auch, ich hätte auch gern damals das Warcraft Adventure gesehen, definitiv. Aber ich glaube, kaum einer trauert diesem Adventure wirklich hinterher. Aber ich glaube, es gibt noch genug Leute, die immer noch darauf hoffen, dass irgendwann StarCraft Ghost noch kommt. Ja. Zu Recht auch. Ich war, glaube ich, auch damals einer von denen, die da mega Bock drauf hatten. Aber ja, genau, dann gab es eben dieses kleine Foiré in Richtung Adventure, das leider völlig schief gegangen ist. Und dann war schon nicht so ganz klar, was jetzt quasi in Zukunft passieren würde. In der Zwischenzeit waren eben Diablo, ebenfalls eine dieser großen Blizzard-Franchises, und StarCraft erschienen. Das heißt also, für viele, glaube ich, war wahrscheinlicher, dass man gegebenenfalls jetzt dann erstmal Diablo fortsetzt mit Diablo 3. Diablo 1 erschien, glaube ich, 96. Ich weiß gar nicht genau, wann Diablo 2 erschien. Irgendwann auch, so, auch um den, so um die 90er, Ende der 90er, Anfang der 2000er, weiß ich nicht. Ich glaube, irgendwie auch sowas. Ich glaube, 99 oder 2000, irgendwann um den Dreh ist es rausgekommen. Das war eben, wie gesagt, 2000, okay, genau. Das war also genau die Zeit quasi, in der eben Warcraft Adventures ein bisschen gescheitert waren. Und dann war für alle, glaube ich, erstmal so im ersten Moment der Gedanke, okay, wahrscheinlich wird es erstmal StarCraft 2 oder Diablo 3 geben. Was ja schon fast ironisch ist, weil, ne, StarCraft 2 ist jetzt vor 2, 3 Jahren rausgekommen, Diablo 3 erst vor 1,5 Jahren oder so. Spiele, auf die man dann noch über 10 Jahre hätte warten, ne, wo die Fans auch 10 Jahre dann letztendlich drauf warten mussten. Und was kam, war tatsächlich Warcraft 3. Sie hatten das irgendwie noch nicht so ganz losgelassen. Und ich glaube auch, gerade weil eben dieses Warcraft Adventures auch so gescheitert war, war es, glaube ich, auch ganz interessant, eben sich die Erfahrung daraus zu nehmen und vor allem auch das zu nehmen, was sie schon an Story entwickelt hatten, um es mal herum und eben ein Spiel zu bauen. Und dann kam eben, glaube ich, der Titel, der aus der Franchise das gemacht hat, was heißt glaube ich, auf jeden Fall der Titel, der aus der Franchise das gemacht hat, was sie heute ist, nämlich 2002 kam Warcraft 3 Reign of Chaos. Und ich glaube, das ist, glaube ich, auch für uns beiden gerade so, ne, das definitive Warcraft, mit dem wir, weiß ich auch nicht, also für mich war das so die Höhe meiner RTS-Liebe auf jeden Fall. Es ist, glaube ich, bis heute. Eins der besten, glaube ich, für mich schwer zu sagen. Ich glaube, es ist für mich auf jeden Fall das beste RTS bei, sag ich mal, unter den schnellen RTS. Ich habe ja auch noch eine Liebe für die etwas langsamen wie Age of Empires 2, was heutzutage vielleicht nicht mehr ganz so gut funktioniert, oder Rise of Nations. Also RTS, die auch noch ein bisschen mehr auf Aufbau sozusagen setzen als eben Warcraft. Aber unter den schnelleren RTS ist Warcraft 3 definitiv mein absolutes Lieblings-RTS aller Zeiten. Ja, auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, Warcraft, ich meine, wir werden jetzt gleich noch genau darauf eingehen, warum Warcraft 3 auch so wichtig für das Genre, für die Videospielwelt und insgesamt auch für Blizzard war. Aber so grundlegend war es bei mir auch so, dass ich tatsächlich damals, als Warcraft 3 rauskam, ich weiß, das war eines der ersten Spiele, wo ich tatsächlich diesen Hype gespürt habe, wo ich das Gefühl hatte, ich bin so sehr auch in der Videospielszene in Anführungsstrichen drin, dass ich wirklich mitkriege, wie viele Leute das tatsächlich jetzt erwarten, als es dann letztendlich angekündigt wurde, was ja nicht so wahnsinnig lange vor der eigentlichen Veröffentlichung war. Und wo man auch das erste Mal gemerkt hat, was für einen Impact das hatte. Das war so dieses große Spiel, das plötzlich von allen 90er gekriegt hat, wo alle gesagt haben, das ist so das Höchste, was man heutzutage von RTS irgendwie erwarten kann. Das verbindet so viel tolle und geschickte Dinge irgendwie miteinander. Das Lustige ist ja, dass Warcraft 3 tatsächlich das erste Jahr sogar komplett anders geplant war. Als erst war Warcraft 3 ja sogar nicht als klassisches RTS geplant, sondern als Rollenspiel. Als eine Art Mischung aus Rollenspiel und RTS, aber mit einem größeren Fokus auf Rollenspiel. Letztlich ist das Spiel ja so geworden, wir wissen das heutzutage alle, man hat zwar einen Helden, den man noch ausrüstet, den man noch auflevelt, aber das Hauptaugenmerk ist immer noch RTS. Ursprünglich war die Idee, dass man eine Art Schulterperspektive hat mit seinem Helden. Und mit seinem Helden quasi in fast Ego-Perspektive durch die Länder läuft, die Gebäude einzeln anwählt, da eben Truppen bestellt und dann eben die Truppen auch so hin und her schiebt. Sie haben das dann relativ schnell wieder verworfen, weil sie festgestellt haben, dass es für ein RTS einfach mit der Steuerung so derzeit noch nicht allzu gut funktioniert. Sie haben also entsprechend dann wieder mehr RTS draus gemacht und weniger Rollenspiel, aber diese grundlegende Idee, das daraus eben ein Rollenspiel zu machen, ist ja super krass noch spürbar in Warcraft 3. Und das ist ja ein super glücklicher Griff. Ich meine, die Helden waren das, was damals Warcraft 3 extrem besonders gemacht hat. Und was es, glaube ich, auch bis heute noch zu einem dieser Spiele macht, dass, und das hat man ja in den meisten RTS heutzutage noch nicht, dass eben diese Idee eines so individuell ausbaubaren Heldens eben eine ganz, ein komplett anderes Spielgefühl gegeben hat. Weil man eben eine diese Großeinheit, die den kompletten, the tide of battle so ungefähr einfach mal komplett für einen nochmal beeinflussen kann. Super, super interessant, definitiv. Aber ja, gehen wir vielleicht einfach erstmal auf Warcraft 3 an sich ein. Warcraft 3 war dann, wie gesagt, so der große Wurf, glaube ich. Die Grafik war für damalige Verhältnisse schon nicht die beste und Blizzard wird ja dann auch in Zukunft quasi nicht unbedingt mit grafischer Brillanz auftrumpfen. Aber sie war so zweckdienlich und vor allem auch so wiedererkennbar. Sie hat einen so großen Wiedererkennungswert, dass man sofort heutzutage auch immer noch, wenn man einen Screenshot irgendwas anderes sieht, man erkennt sofort Warcraft. Und das ist auch der Stil, der dann World of Warcraft so krass geprägt hat. Und das ist ja eben auch das mit Abstand erfolgreichste Spiel der Franchise. Dass tatsächlich da einfach geschaffen wurde, so die Grundsteine geschaffen wurden für das, was dann World of Warcraft werden sollte und was eben dieser typische Warcraft-Stil ist, dieses, und wie du ja schon gesagt hast, Warcraft 3 war ja wesentlich weniger düster als Warcraft 2 noch. Also nicht, dass ich damit sagen wollte, dass es mega bunt und happy war, aber nee, Warcraft aber 2 hatte schon eine sehr viel bedrückendere Atmosphäre als 3 noch. Warcraft 3 hatte schon eine gewisse comichafte Darstellung. Ja, ja, quasi. Also es war schon ein bisschen comichafter ausgelegt auf jeden Fall. Und man hat natürlich auch, wie gesagt, ich habe gerade tatsächlich das Gefühl, also googelt einfach mal so die ersten Artworks und so ein Kram zu Warcraft 1, 2 und 3, da erkennt ihr dann, das, was in Warcraft 3 eben sieht in den Rendersequenzen, ist eben genau dieser Artstyle, den man schon bei Warcraft 1 auf den ersten Zeichnungen sehen konnte. Es ist genau das, was man in Warcraft 3 dann letztendlich wiederfindet. Und ich weiß gar nicht, wo wir da anfangen. Wie gesagt, ich meine, ja, Warcraft 3 ist dann als Strategiespiel, glaube ich, einen Schritt weitergegangen, indem es eben diese ganzen Elemente eingebaut hat, wie zum Beispiel das Rollenspiel-System, das man ein Stück weit drin hatte. Man hatte eben Helden, die aufleveln. Man konnte die individuell skillen. Es gab verschiedene Skills, im Normalfall 4, manchmal auch eben noch eine passive dazu, sodass man eben nur 3 aktive Skills hatte, die man eben aufleveln konnte. Es hat durchaus einen Unterschied gemacht, was man als erstes levelt, ja, wie effektiv das auch vor allem ist. Es gab dadurch eine ganz krasse Bindung tatsächlich auch an den Helden, auch während man gespielt hat, hat man das ganz klar gemerkt. Ich meine, Helden wie Arthas, wie Jaina, wie Uther, Uther, Uther Lightbringer, ich weiß gar nicht, wie der Uther, wahrscheinlich ist der Uther im Englischen. Ich habe immer Uther genannt. Das ja, war, genau, Uther, Uther Licht. War noch in der Zeit, als ich noch Spiele auf Deutsch gespielt habe. Ich ebenfalls, ja. so wie jemand wie Illidan, also weißt du, das ja, sind einfach so diese Bindung an diese Helden. Malfurion, Tyrande Whisperwind, Sylvanas Windrunner und so weiter. Also diese ganzen heutzutage übertrieben bekannten Warcraft-Charaktere, die wurden alle eben da etabliert und es war natürlich was ganz anderes, in Warcraft 2 eine Art Heldencharakter zu spielen, der einfach nur eine etwas aufgebohrte normale Einheit war, mit Fähigkeiten, aber ohne eigenen Namen, oder eben einen Illidan Stormrage zu spielen. Nicht nur, dass man ihn eben quasi in Zwischensequenzen sieht, dass er in den Kämpfen auftaucht, sondern ihn selber zu steuern, seine Fähigkeiten auszulösen. Auch ein Stück weit wie in einem Rollenspiel eben seine Entwicklung und seine Geschichte direkt zu begleiten. Das sorgt natürlich für eine viel krassere Bindung an diese Welt, an diese Charaktere. Dass du normalerweise in einem RTS ja fast nicht schaffst. Das RTS besticht dir eben gerade durch seine Vogelperspektive. Das setzt sich in die Betrachterposition. Du bist eine Art neutraler General, der einfach nur Leute hin und her schiebt, für den die einzelnen Einheiten nicht so wahnsinnig viel bedeuten, weißt du? Also ich meine, das ist ja dieses typische RTS-Moment, was du auch in Age of Empires 2 zum Beispiel hast. Du bindest dich jetzt nicht krass an einzelne Figuren, an dein Volk, an einzelne Einheiten, sondern das Spielprinzip ist wesentlich mehr Mechanik, als es Immersion ist. Und gerade eben das hinzukriegen, immer noch sehr viel anspruchsvolle Mechanik ja auch zu haben und trotzdem eben diese krasse Bindung an die Helden und an die Figuren, an die Charaktere zu schaffen, ist, glaube ich, tatsächlich so der große Wurf, dem Blizzard da gelungen ist. Und die Kombination aus Rollenspiel und Taktik ist ja bis heute immer noch auch absolut fantastisch. Also ich würde immer noch sagen, dass es bis heute eins der großen Spiele ist, die man heute immer noch gut spielen kann, gerade eben auch wegen den Helden. Definitiv. Und natürlich auch die Spielbarkeit, du hast dann die ganzen Komfortfunktionen wie eben Tab innerhalb einer Gruppierung, dass du eben dann die einzelnen ja, Einheiten anwählen kannst. Also Micromanagement ist sehr viel einfacher geworden im Vergleich zu Warcraft, im Vergleich zu StarCraft. Das haben wir auch gemerkt, als wir auf der Retro-LAN ja beide Spiele wieder gespielt haben, dass wir gemerkt haben, nach WC3 können wir nicht mehr zu StarCraft 1 zurück, das ist völlig unmöglich. Ja, stimmt. Und auch, ich meine auch bei der Präsentation vielleicht auch die Render-Sequenz, die du vorhin auch angesprochen hast. Ich meine, ja, absolut. Die Rendersequenzen von Warcraft 3 sind ja auch so mit diejenigen, die eigentlich auch immer in Erinnerung geblieben sind. Es war so immer diese Belohnung, wenn man eine Kampagne durchgespielt hat, dann konnte man sich eine neue Rendersequenz anschauen. Und ich glaube, jeder erinnert sich noch an die Rendersequenz, als wenn Arthas zurückkommt und schon untote Züge hat und seinen Vater umbringt und so. Also das sind schon Momente im Spiel, die eben auch noch durch die Rendersequenzen dann noch mal sich tiefer sozusagen ins Hirn eingebrannt haben. Und ich würde auch sagen, bis heute ist ja auch immer noch so, neben Blizzard gibt's nur noch Square Enix, die so gute Render-Sequenzen machen, dass sie einfach eigentlich einem immer zuerst einfallen, wenn man an die Firma denkt. Absolut, ja. Das war ja auch das Team, das dann damals zu Warcraft 3 gegründet wurde, das, glaube ich, bis heute die Render-Sequenzen macht. Vor allem für die damalige Zeit war es natürlich völlig mindblowing. Muss natürlich auch dazu sagen, umso stärker war natürlich dann der Fall auf die Spielgrafik. Also ich weiß auch noch, dass ich damals das Intro zu Reign of Chaos gesehen habe, wo sie eben darüber reden, ne, von wegen und wieder zieht Krieg über das Land, ja. Und dann siehst du eben quasi, wie diese Krähe auf dem Schlachtfeld, ja, sitzt, und dann gibt's die, merkst du, wie der Boden bebt, und dann diese orkische Horde, die darüber über so einen Hügel kommt, und dann kämpfen eben dieser eine menschliche Soldat gegen den Ork irgendwie. Und das war damals übertrieben beeindruckend, alter Schwede, wie ich da drin war in dieser Welt. Und dann siehst du eben diese Grafik, die auch damals, wie gesagt, selbst für damalige Verhältnisse waren die nicht besonders gut, sehr klotzig, sehr, ja, ausdruckslos, die Figuren. Und du hast ja auch Zwischensequenzen in Spielegrafik, ja, und nicht zu wenige. Das war schon ein krasser Fall, als ich dann das erste Mal gesehen habe, wie das Spiel an sich aussieht, muss ich schon sagen. Zumal ihr selbst auch irgendwie im Hauptmenü, da siehst du immer, und das muss ich auch sagen, allein das Hauptmenü, aber ich muss auch sagen, dieses Spiel war einfach in jeder Hinsicht fast perfekt. Sie haben auf so viele Details geachtet. Auch das Hauptmenü, wo du dann eben so die Städte im Hintergrund hast, wo du einen einzelnen wunderschön ausgerenderten Charakter hast, der da vorne eben steht. Ich kann mich vor allem an die Nachtelfe erinnern, die dann irgendwie da bei der Nachtelfenkampagne da steht, die du da mal siehst. Das war natürlich super beeindruckend. Da hat man eben plötzlich so eine Einheit aus dem Spiel gesehen, in so hoch aufgelöster Form, und hat gedacht, alter Schwede, so sehen die Einheiten aus? Nee. Die Einheiten haben ungefähr 5 Milliarden Pixel und Polygone weniger und sind nur kleine Bausteinchen, eigentlich so kleine Klötzchen. Aber trotzdem, klar, also auf jeden Fall alleine, auch wenn du es im Spiel so nicht gesehen hast, du hast die Figuren im Spiel wiedergefunden aus den Sequenzen. Und dadurch, dass du sie in den Sequenzen gesehen hast, hast du trotzdem auch das nochmal, hat das eine ganz krasse persönliche Bindung einfach nochmal gegeben. Das ist ja bei Square Enix genau dasselbe. Ich meine, was wäre ein Final Fantasy VII ohne seine Rendersequenzen? Richtig. So wahnsinnig hübsch war das tatsächlich auch nicht. Und Cloud sah im Spiel jetzt auch nicht besonders beeindruckend aus. Aber dann hast du eben die Rendersequenzen gehabt. Du hast eben die Szenen gehabt, wo man schon fast, ich meine, ne, auch wenn es comichaft ist, wenn man immer noch die Animation dabei sieht, aber es ist wesentlich näher am Menschen dran und plötzlich ist eben diese Immersion und vor allem auch die Verbindung zum Charakter eine ganz andere. Und das war schon super entscheidend, definitiv für den dritten Teil auch. Und das Lustige ist ja auch irgendwie, es gibt ja diese ganz interessante Geschichte, Rob Prado war ja damals dann schon mit dabei und der hat gesagt, naja, sie haben damals mal einen Test für StarCraft gemacht und haben einfach mal sämtlichen StarCraft-Gebäuden 10.000 mehr Lebenspunkte gegeben, glaube ich, und haben sie das Dreifache kosten lassen, einfach nur zum Testen, und haben festgestellt, Spieler verbringen viel weniger Zeit mit Basenbau und viel mehr Zeit mit Einheiten bauen und Skirmishes und in der Gegend rumlaufen. Und das ist also die grundlegende Idee, die sie dann von Warcraft 3 hatten, die sie auch umgesetzt haben. Deswegen gibt es in Warcraft 3 ja so ein super striktes Food-Limit, ne? Das gibt ja ein Food-Limit, genau wie es auch die Upkeep, die es ja in StarCraft auch noch überhaupt gar nicht gibt, die super entscheidend dafür war. Sie wollten dafür sorgen, die wollten den Spieler quasi dazu zwingen, früher aus seiner Basis rauszukommen, viel weniger Igeln. Es geht darum, wenn du jetzt eine Armee aushebst, wenn die eine gewisse Größe erreicht, wird die so teuer, dass du sie nicht dauerhaft unterhalten kannst. Das heißt also, wenn du diese eine große Armee hast, musst du einfach los. Außerdem wird die Armee irgendwann auch nicht viel größer, weil es einfach ein ganz klares Food-Limit gibt. Und da gibt es ein Incentive, seine Helden aufzuleveln, was nur durch Kämpfen geht, und deswegen gibt es ja auch neutrale Creeps. Etwas, das dann für alle anderen Spiele, die Warcraft-like waren, danach super relevant war, was natürlich im allgemeinen RTS sich nie wirklich verwurzelt hat, aber das Creepen war ja super wichtig, auch auf Warcraft-Maps. Das Töten von neutralen Monstern. Zumal es ja auch dieses Überbleibsel aus RPGs gab, dass du eben in Tavernen Gegenstände kaufen konntest oder in Goblin-Shops. Oder sie haben Gegenstände fallen lassen teilweise. Genau, stimmt. Die Monster haben Gegenstände gedroppt, die relevant waren, und dann gab es eben die Tavernen, wo du auch neutrale Helden anheuern konntest. Also nicht neutrale Helden, sondern neutrale Einheiten. Was ja auch, ne, so ein klassisches RPG-Überbleibsel halt so ein bisschen ist, aber das findest du halt in keinem anderen Spiel, und das macht, gibt nochmal eine ganz andere Dynamik, aber das Spiel war schon wesentlich mehr gestreamlined und wesentlich direkter tatsächlich darauf ausgelegt, auf Basis hochziehen, möglichst effektiv, aber dann auch wirklich, ne, wenn du jetzt weißt, ich will los, dann produzierst du jetzt diese Einheiten, dann hast du eine High Upkeep und dann musst du aber auch wirklich los. Ja. Sonst funktioniert das auf lange Sicht gesehen nicht. Diese ganze Incentive tatsächlich rauszugehen und eben sich mit der Welt zu beschäftigen, das war schon tatsächlich ziemlich, ziemlich cool und beeindruckend auf jeden Fall. Und ich meine natürlich, der Sprung von Warcraft 2 natürlich von 2 auf 4 Völker war natürlich dann auch sehr beeindruckend in dem Sinne, als ich weiß noch, als ich so die ersten Sachen gelesen habe, war ich ja so ein bisschen skeptisch, so, naja, eigentlich war das Ganze mit Menschen und Orks ja schon ganz cool. Wie ist es mit Untoten und mit Machtelfen? Aber nachdem man halt auch StarCraft gespielt hat, war schon auch sehr gespannt, wie werden sich die einzelnen Völker spielen. Und ich würde auch so schon sagen, dass Warcraft da immer noch eines der besten Balancings hat im RTS-Bereich. Vielleicht nicht ganz so gut wie StarCraft 1. Ich meine, es ist bei 4 Rassen auch vielleicht ein bisschen schwieriger. Aber dadurch, dass das auch der erste Warcraft-Teil war, den ich auch richtig im Multiplayer gespielt habe, hatte ich nie das Gefühl, dass irgendeine Rasse jetzt irgendwie viel stärker ist als die andere. Natürlich hatte jeder auch seine Lieblingsrassen. Also ich weiß, dass ich selbst eigentlich meistens Untot gespielt habe oder Menschen, eins von den beiden. Und am wenigsten eigentlich Orks. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ich habe hauptsächlich Nachtelfen gespielt. Die haben mir vom Stil her immer am besten gefallen, auf jeden Fall, wie du ja schon gesagt hast. Das war also das erste Mal, dass man wirklich das Gefühl hat, es gibt krasse Unterschiede. Und ich glaube, an zweiter Stelle habe ich tatsächlich auch die Untoten gespielt. Ich habe auch super wenig Orks gespielt. Ich weiß gar nicht genau warum, aber Orks waren nie so meins. Und Menschen habe ich auch recht wenig gespielt, weil mir Menschen waren einfach langweilig, fand ich. Ich fand irgendwie, die war so, konnten so ein bisschen was von allem. Die waren das so halt dieses klassische, ich meine, Terran ist ja eigentlich auch das, ist ja auch genau. Das gebalanced oder sage ich mal, die ausgeglichenste Rasse in StarCraft. Und das war auch schon in StarCraft so, dass ich kein Terraner gespielt habe. Ich habe fast immer Protoss gespielt und dann Zerg. Ich habe so gut wie nie Terraner gespielt. Irgendwie hatte ich immer das Gefühl, denen fehlte so ein bisschen. Ich mochte eben die Stärken und Schwächen. Ich mochte dieses klare Profil. Und das, wahrscheinlich passt auch gut, dass eben Protoss und Nachtelfen, die passen jetzt auch vom Stil her am ehesten wahrscheinlich zusammen. Und deswegen habe ich in beiden ja, Spielen immer. Genau, ja, nur Ork konnte ich immer ganz schwer einschätzen, ich weiß auch nicht warum, aber Ork-Spielen fand ich immer schwierig. Ja, ich mochte Orks, ich weiß gar nicht, Orks sind tatsächlich bei mir auch, habe ich auch relativ wenig gespielt, obwohl ich die eigentlich, ich mochte die Helden der Orks mit am liebsten, ich mochte den Klingenmeister super gerne, den fand ich extrem cool, aber ich habe die tatsächlich auch das Ork, also Ork als Volk habe ich relativ selten gespielt, auf jeden Fall. Was ich mochte bei den Elfen war eben zum einen diese Stealth-Taktik, die du ein Stück weit hattest, ne? Ja. Es gab ja Shadow Meld, ich weiß gar nicht, wie das im Schattenmimik hieß es, glaube ich, im Deutschen. Die Fähigkeit, dass du eben nachts quasi unsichtbar wirst, genau, dass sie auch nachts genau gleich, genauso weit sehen konnten wie am Tag. Es war auch das einzige Volk, das das konnte. Viel mit Speeren, viel mit schnellen, relativ schwachen, aber viel Schaden anrichtenden Einheiten. Auch, dass du die Basis ein Stück weit bewegen konntest mit deinen Ancients, die du eben aus dem Boden holen konntest, fand ich extrem cool. An den Untoten mochte ich tatsächlich hauptsächlich die Einheiten. Basenbau mochte ich bei Untoten nicht so gerne, muss ich sagen. Ja, Basenbau ist zumindest bei den Untoten, den sind erstmal einfach, du brauchst nicht so viele, wie hießen die, Akolyten? Akolyten, ja. Weil du nur beschwören Richtig. Musstest, ja. Du musst einmal aber Beschwörung du, starten. Aber du brauchst halt, hast Aligulik gebraucht für Holz, was ein bisschen nervig war. Und ich meine natürlich, sie haben schon coole Einheiten, so Nekromanten und so weiter. Ist auch ein bisschen viel mit Micromanagement und natürlich, wenn du irgendwann wirklich so weit bist, dass du auch so gut ins Spiel reinkommst, dass du Frostwürmer haben kannst. Ja, ich kann mich noch daran erinnern, als wir die Retro-Lan hatten, bist du auch immer mit Frostwürmern unterwegs gewesen. Das sind ja auch mit Abstand die geilste Einheit, allein einfrieren können, das ist halt super praktisch. Weil sie halt mega teuer, mega viel Upkeep. So ein bisschen wie die Träger von den Protoss, habe ich mir so ein bisschen das Gefühl. Oh, das war mein Lieblingsträgerschiff, ist angekommen. Oh, da läuft mir heute noch ein wohliger Gänseschauer in den Rücken. Das erste Mal, dass man das in der Partie gehört hat, so dieses große Trägerschiff ist angekommen. Ah, ich habe Trägerschiffe geliebt. Geliebt. Aber ja, so ähnlich war das quasi mit Frostwurm auch, das stimmt schon, ja. Ja, das war eben dieses Faszinierende eben daran, dass man das erste Mal wirklich tatsächlich diese krassen Unterschiede hatte, dieses Spielstilgefühl hatte, dass man das Gefühl hatte, das spielt sich alles so anders. Und das war auch das erste Mal, dass ich wirklich viel Multiplayer gespielt habe, Warcraft 3. Was ich in Warcraft 2 so gut wie gar nicht gemacht habe, habe ich in Warcraft 3 extrem viel gemacht. Gerade eben auch, weil es einen absolut genialen Map-Editor hatte, der eben für sowas wie Dota gesorgt hat, das Tower-Defense-Genre wurde da erfunden und. Da kann man gar nicht genug quasi drüber sagen, wie wichtig dieser Map-Editor auch war und was du damit alles machen konntest. Und das war tatsächlich einfach dieses Gefühl von unterschiedlichen Völkern zu haben auch, unterschiedliche Stärken und Schwächen zu haben und dann vor allem auch einfach, und das ist ja eigentlich das Schönste daran, ich war ja auch nie jemand, der gerne gegen andere Leute gespielt hat in StarCraft, wahrscheinlich auch, weil ich einfach in StarCraft nie gut genug war. Ich habe einfach immer gerne mit anderen Leuten zusammen gegen KI zum Beispiel gespielt, ich habe immer gerne in einem Team gespielt und dann eben auch einfach das Abstimmen aufeinander, weißt du, also das, was die Schwächen und Stärken der einzelnen Völker sind eben, gerade die Bergriesen, somit die besten Tanks, die es im Spiel gibt einfach quasi, dass man ein paar als Nachtelfen ein paar davon produziert, um die vorzuschicken, abzulenken und quasi, ne? Und so ein Kram. Du als Untoter mit den Frostwürmen oder auch zum Beispiel die mit besten Bogenschützen, die eben die Nachtelfen hatten. Es hat einfach mega viel Spaß gemacht, einfach daran rumzutaktieren und zu klügeln. Allein nur, wie baue ich mein Volk auf? Welchen Helden setze ich zum Beispiel auch ein? Welchen Helden kaufe ich als erstes und was für Fähigkeiten bringe ich dem bei? Ich weiß, dass ich immer als erstes eigentlich die Mondpriesterin gekauft habe, weil die halt eben Volltreffer-Aura hatte, weil die ein bisschen heilen konnte, glaube ich. Hatte die nicht Regeneration, glaube ich, ja. Und habe am Anfang einfach hauptsächlich Bogenschützen produziert und mit, weiß ich nicht, ein Server-Team Bogenschützen plus Heldin konntest du am Anfang extrem viel machen. Ich weiß, dass es super viel Spaß gemacht hat. Danach habe ich immer, glaube ich, den Druiden gebaut, den Hüter. Aber nein, das ist halt so eine Sache, weißt du auch. Dadurch ändert sich auch quasi selbst innerhalb der Fraktion nochmal komplett das Spiel. Wenn du einen anderen Helden kaufst, mit anderen Einheiten startest und dann einen anderen Fokus setzt, dann spielt sich das Spiel plötzlich tatsächlich ein bisschen anders einfach. Und das ist eben dieser Rollenspielaspekt. Das ist eben das Interessante und Spannende daran gewesen, dass man eben diesem Rollenspielaspekt plötzlich was ganz anderes dran hatte, was man in anderen Spielen gar nicht gefunden hat. Ja. Ich habe, glaube ich, als Untoter immer mit Schreckenslord angefangen, der diese Aura mit den man sozusagen durch Schaden auch wieder Leben kriegt. Vampir-Aura. Ja. Ja. Dann meistens Todesritter, ich weiß nicht mehr, wer den dritten fand ich mal, den Nekromanten fand ich immer ein bisschen schwierig zu spielen, muss ich ehrlich sagen. Und dann, als da die Expansion rauskam, dieser komische Käfer, diesen Namen habe ich wieder vergessen. Grubenlord. Ja, den habe ich auch nie gespielt, glaube ich. Meistens. Den mochte ich ganz gerne eigentlich. Der hatte ja diese Thorns-Aura, glaube ich, ja, ne? Dieses, dass er Dings zurückgeworfen. Der hatte auch, glaube ich, einen Knock-Up, wenn ich mich nicht irre. Und so ein Kram. Den habe ich eigentlich ganz gerne gemocht, eigentlich auch. Aber ja, müssen wir noch zur Expansion kommen. Wir haben es ja schon viel über Warcraft 3 gesagt. Dann kam die Expansion Frozen Throne. Ich glaube, bis heute für viele Leute das beste Add-on, das jemals für irgendein Spiel rausgekommen ist. Ich meine, natürlich auch deswegen, weil heutzutage Add-ons sehr unüblich sind. Im Normalfall hast du Standalone-DLCs oder so ein Gedödel oder einfach wirklich DLCs. So klassische Add-ons gibt's ja nicht mehr, aber ich weiß auch, dass ich damals, und dann kam Frozen Throne und alle waren so, oh, das könnte echt super werden, und dann schlage ich so die GameStar auf, die ich ja damals gelesen habe, und plötzlich steht da, Warcraft hat, glaube ich, Reign of Chaos hat, glaube ich, 90 von 100 gekriegt und Frozen Throne ist sofort mit 92 oder 93 eingestiegen. Was damals extrem hoch war, ist auch bis heute noch so. Ich wusste, dass in der GameStar gab es nie höher Wertung als 92, 93. Das war schon so das absolut oberste quasi. Und dann dieses Spiel steigt damit einfach sofort ein. Einfach bam, 92, bestes Add-on aller Zeiten. Macht Warcraft 3 in jeder Hinsicht besser. Ich weiß noch, wie gespannt ich darauf war, dieses Spiel endlich spielen zu können, diese Erweiterung. Und muss man absolut bestätigen. Absolut geile Story. Die ganze Lich King Story um den Frozen Throne eben und um Arthas ist super, super gut. Weil Arthas einfach auch der beste Held eben, der beste gefallene Held aus dem Reign of Chaos war. Ich persönlich mochte ja Thrall nie so besonders gern, weil Thrall war so der typische Good Guy so ein bisschen. Der hatte keine schlechte Eigenschaft. Der war einfach so. Ja, genau, und das als Ork. Der war einfach so ein bisschen, ich meine, ne, Grom Hellscream, der so ein bisschen übertriebener war und blutdurstig und sowas. Thrall war immer so, nein, wir machen das alles so, wir achten nur auf die Zukunft. Ja, wir machen auch mit Menschen gemeinsame Sache. Und Jaina, die das Ganze dann so ein bisschen forciert hat und so einen Kram. Und ich meine, Malfurion sowieso. Aber Illidan und Arthas waren immer so die, glaube ich auch nicht als einziger mit am spannendsten fand irgendwie. Und dann eben diese ganze Kampagne um Arthas und den Lich King und den Frozen Throne war einfach fantastisch. Die Einheiten, die neuen, die es dazu gab, waren super gut. Die Story war total geil. Es war einfach ein geniales Spiel mit der Erweiterung. Das Einzige, weiß noch was, wo ich ein bisschen enttäuscht war, dass man die Naga nicht richtig als Volk spielen konnte. Oh ja, stimmt. Das war wirklich das Einzige, wo ich das Gefühl hatte, ach komm, Blizzard. Vor allem war ja auch diese Intro-Sequenz so geil, weil ich weiß gar nicht, ob es die Intro-Sequenz war. Ich glaube, es gab auch als Trailer, wo Illidan eben am Ozean steht, weißt du? Und dann hörst du, siehst du, wie er sie quasi ruft. Und diese Naga sehen ja auch extrem beeindruckend aus. Ich meine, sie haben ja rudimentäre Gebäude. So, es gibt ja ein paar Stellen in Kampagnen, wo du sie ja auch spielen kannst. Aber die wurden nie als vollwertige Rasse wirklich in das Spiel integriert. Was super schade war, meiner Meinung nach. Auf jeden Fall. Zumal die Geschichte um Lady Varsh und die ganze Nahgeschichte eigentlich ziemlich cool war, ehrlich gesagt. Also, das war schon super, super interessant, definitiv. Und Illidan eben auch als Prince of Outland, der ja dann irgendwie so diese ganzen übergebliebenen, ausgestoßenen Völker aufsammelt und irgendwie mit dem eben ins Outland zieht. Einfach absolut genial, definitiv, als Add-on. Hat das ganze Spiel einfach noch wesentlich besser gemacht. Und ja, wie gesagt, dann der Map-Editor und solche Geschichten, sowas wie Tower Defense, sowas wie Dota, was, glaube ich, das Größte ist, was da rausgekommen ist letztendlich. Wahrscheinlich für den E-Sport somit die wichtigste Erweiterung, so ungefähr. Und von daher einfach ein insgesamt absolut geniales Add-on, definitiv, das ein geniales Spiel noch besser gemacht hat. Ja, und dann gab's ja auch quasi, nachdem Warcraft 3 rausgekommen war, ich meine, das war 2002, wie schon gesagt, ging's ja auch relativ zügig weiter für die Franchise dann plötzlich, weil eben Warcraft 3 aus dem Erfolg war, und dann kam eben World of Warcraft. Und ja, über warum World of Warcraft relevant ist und warum World of Warcraft riesig ist, ich glaube, das gehört. Viele müssen... Nie gehört. Ja, stimmt, ich muss auch erstmal nachlesen, was das ist. Ja, dann bist du fast nichts mehr zu sagen. Ich meine, WoW ist tatsächlich so ein Phänomen, dass es, selbst wenn du kein Spieler bist, kennst du WoW. Ja. Ich glaube, WoW meistens ist eher im negativen Licht, habe ich mittlerweile das Gefühl, wenn du es als halt Nicht-Spieler kennst. Dieses typische Nerd-Ding halt so. Aber man kann nicht ignorieren, wie riesig WoW war und was es auch vor allem für die ganze Videospielindustrie bedeutet hat. Ich meine, nicht nur für MMOs, das ist natürlich mal, da kommen wir gleich auch noch zu, aber das ist natürlich so an erster Stelle, sondern für die ganze Videospielindustrie ist relevant gewesen, wie riesig WoW war und wie präsent das in allen Medien war. Das ist ja so ein Ding gewesen, dass ich das Gefühl habe, dass es bis heute das mit Abstand bekannteste Spiel für Nicht-Spieler ist WoW. Das ist einfach so ein Titel, der irgendwie für jeden irgendwie ein Begriff ist. Und mit, ich glaube, der höchste Zeitpunkt immer noch 12 Millionen Abonnenten. Wie viel haben die, ich glaube, was haben sie gesagt? Ich habe irgendwann nochmal Wikipedia-Artikel gelesen, wie viel sie damit umgesetzt haben bislang. Sehr irgendwie. Viel. 10 Milliarden Dollar oder so ein Kram an Umsatz haben sie jetzt schon mindestens gemacht. Was ja völlig abstrus schon wieder fast ist. Das größte Phänomen überhaupt. Und ist ja auch relativ offensichtlich, warum. Obwohl ich immer noch sagen muss, und das ist das Interessante eigentlich an World of Warcraft, wenn wir da jetzt hinkommen. Das Interessante an World of Warcraft ist eigentlich, dass sich die grundlegende Idee eigentlich ja nicht besonders kreativ ist. MMOs haben ein relativ offensichtliches Potenzial, riesig zu werden. Weißt du, die ganze Idee hinter MMOs, diese soziale Komponente, das Miteinanderspielen, dieses riesige Welterleben und so ein Kram, das sind alles so typische Dinge, die ganz offensichtlich fast jeden Videospieler ansprechen, die eine große Faszination in sich bergen, die ein bisschen was von Virtual Reality eben haben und die so viele einzelne Spielelemente miteinander vereinen, dass man das Gefühl hat, das könnte fast jedem gefallen. Das ist ja erstmal total offensichtlich. Das eigentlich Verrückte daran ist ja, dass MMOs zu dem Zeitpunkt ja auch schon seit vielen Jahren letztendlich existieren, als absolute Hardcore-Nische und keines dieser Spiele quasi diese Vorteile wirklich geschickt nutzt. Ich meine, klar muss man kann man im Nachhinein immer einfach sagen, es war doch offensichtlich, dass das Blizzard gemacht hat. Trotzdem ist es immer schwer zu sagen, ob das wirklich letztendlich so offensichtlich war, aber wenn man so heute betrachtet, muss man schon sagen, dass es nicht mega schlau oder besonders kreativ war zu sagen, oh, daraus könnte jetzt was Großes werden, wenn man es einfach ein bisschen einsteigerfreundlicher gestaltet. Und das war das große Problem. Zu dem Zeitpunkt waren MMOs einfach nicht im Massenmarkt vertreten, weil sie so krass hardcoreig waren. Ja. Das war ein Ultima Online, das war ein EverQuest, das war damals auch noch ein Dark Age of Camelot, die so hardcoreig waren, dass es total schwierig war. Die bestanden hauptsächlich aus Grinden. Die bestanden daraus, dass wenn du einmal stirbst, musst du entweder nackt zu deiner Leiche zurücklaufen, um versuchen, sie irgendwo wieder zurückzuholen, so à la Diablo oder so ein Kram. Du wurdest zum Teil krass bestraft. Es gab Möglichkeiten, EverQuest, in Ultima Online war es sogar noch so, wenn du gestorben bist, jemand hat dich umgebracht, dann konnte er einfach deine scheiße Klamotten aufsammeln und mit denen abhauen. Also, ne? Du durftest einfach nicht sterben. Das war so hardcoreig, dass es natürlich logischerweise niemand angesprochen hat. Und lo and behold, Blizzard macht einfach nichts anderes, was natürlich in sich schon super genial ist und extrem gut umgesetzt, aber trotzdem macht Blizzard letztendlich nichts anderes, außer das Spielprinzip zu nehmen und für die Massen kompatibel zu machen. Du stirbst, gar kein Problem, renn einfach zu deiner Leiche zurück und es passiert gar nichts. Du verlierst ein bisschen Haltbarkeit von deinen Gegenständen, die du irgendwann reparieren musst, aber das ist letztendlich alles. Wenn du stirbst und nicht zu deiner Leiche zurücklaufen willst, kein Problem, beleb dich einfach wieder an deinem Friedhof, dann kriegst du einen 10 Minuten Debuff von 75% auf all deine Attribute, das heißt 10 Minuten lang kannst du zwar nicht kämpfen, aber letztendlich machst du in der Zeit einfach irgendwas anderes, Crafting oder so ein Kram und danach bist du sofort wieder drin. Dasselbe mit Grinden oder so ein Kram. Grinden, nö, gar kein Problem, die ersten 10 Level machst du in einer halben Stunde. Wirst du sofort mit Erfolgen überschwemmt. Du kriegst überall und haufenweise Quests und Sachen. Alles läuft auf Instanzen hinaus. Über an jeder Ecke und Ende wird das Gruppenspiel gefördert, indem man sagt, oh, hier ist eine Gruppenquest, da solltest du vielleicht ein paar Leute versuchen. Und es ist bestimmt jemand in der Nähe. All diese Dinge sind ja jetzt nicht besonders, weißt du, obskur. Das ist ja nicht sowas, wo man sagt, oh, da hätte ja niemand drauf kommen können. Blizzard waren einfach nur die Ersten, die es umgesetzt haben. Und natürlich dann auch noch zu dem Zeitpunkt mit einer Franchise, die damals riesig war. Warcraft 3 war in aller Munde. Es war ja erst 2004, das war ja 2 Jahre später nur, nachdem das rausgekommen war. Und sie hatten ja auch schon viel früher dran gearbeitet. Sie hatten ja zu dem Zeitpunkt schon 5, 6 Jahre lang dran gearbeitet. Also hatten schon Ende der 90er angefangen, bevor sie über Warcraft 3 fertig hatten, haben sie schon angefangen, an World of Warcraft zu arbeiten. Und naja, muss man im Nachhinein nicht mehr allzu viel zu sagen, wie erfolgreich das geworden ist, das Ganze, ne? Ist bis heute das größte Videospiel überhaupt, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ist auf dem PC immer noch das zweitmeistverkaufte PC-Spiel aller Zeiten, nur geschlagen von Minecraft, was ein bisschen, ne? Was wenig überraschend ist. Richtig, aber auch gleichzeitig habe ich schon wieder das Gefühl, das zählt schon fast eigentlich nicht mehr, weil Minecraft halt Minecraft ist. Wenn man Minecraft wegnimmt, dann ist das bestverkaufte PC-Spiel aller Zeiten neben World of Warcraft. Ich weiß, dass, glaube ich, die Expansion damals, die erste hat sich innerhalb von 24 Stunden 2,5 Millionen Mal verkauft auf der ganzen Welt. Was dann später geschlagen wurde von GTA 5, glaube ich. Aber immer noch extrem, extrem krasse Zahlen sind. Und ja, mit einer Monatsgebühr von $13. Ich meine, man muss natürlich auch dazu sagen, klar, irgendwie, ich glaube, 50% der Spieler oder 60% der Spieler sitzen in Asien. In Asien verdienst du wesentlich weniger, wenn man es jetzt umrechnet, mit so einer monthly Subscription. Aber trotzdem hat Blizzard reicher gemacht, als man sich jemals vorstellen könnte. Und das ist natürlich schon auf jeden Fall eine ziemlich, ziemlich krasse Geschichte, definitiv. Und ja, warum, habe ich ja gerade schon so ein bisschen gesagt, ne? Es ist einfach wesentlich einsteigerfreundlicher gewesen, wesentlich weniger bestrafend. Das hat dich am Anfang sehr an die Hand genommen, es hat dich sehr schnell mit Erfolgen belohnt, sodass du gleich hooked bist, dass du sofort drin bist. Hat dir sofort irgendwie die Möglichkeit gegeben, auch mit anderen Leuten zu interagieren, mit denen zusammen zu spielen. Und hat dich so langsam auch dann rangeführt. So Dinge, die heutzutage ganz normal sind, sowas wie zum Beispiel Instanzen. Instanzen, die alle paar Level kommen, sodass du dich nach und nach dran gewöhnst, dass sie komplexer werden und so ein Kram. Das hat alles WoW eingeführt. Und hat damit das Genre völlig revolutioniert und dominiert mit Abstand bis heute. Ich glaube, sie haben gesagt, marktanteilmäßig wurde estimated, das ist 2008 oder 9, glaube ich, war Marktanteil 50% WoW. Alles andere hat sich den Rest geteilt. Ja. Und das ist krass. Also ich meine, 50% eines ganzen Genres ist ein einziges Spiel. Das ist schon, und das ist nicht gerade ein Randgenre gewesen zu dem Zeitpunkt. Zu dem Zeitpunkt waren MMOs in aller Munde. Das ist schon eine krasse Leistung auf jeden Fall. Definitiv. Wann hast du denn angefangen, es zu spielen? Ich habe es angefangen, als die ersten RP-PvP-Server an den Start ging. Ich weiß, dass ich damals unbedingt auf dem Rollenspielserver spielen wollte und dass ich wirklich Verständnis davon hatte, was Rollenspiel in Online-Rollenspielen bedeutet, war es für mich so. Ich habe damals krass viel Pen and Paper gespielt, ich war ein riesen Pen and Paper-Fan, ich fand die Idee total genial, eben wirklich in diese Rolle zu schlüpfen, einen Charakter wirklich zu spielen, auch wenn ich, wie gesagt, nicht genau wusste, wie das funktionieren würde. Und ich habe von Anfang an gesagt, ich will nicht auf dem PvE-Server, weil damals gab es nur RP-PvE-Server. Der Unterschied war letztendlich, dass man auf in neutralen Gebieten, die keiner Fraktion gehört haben, konnte man eben nicht angegriffen werden, solange man nicht den PvP-Modus aktiviert. Das heißt, man war sicher. Und das war für mich so völlig Immersion-Breaking. Ich habe von Anfang an gesagt, so nein, aus Prinzip, das mache ich nicht. Das will ich nicht, das ist doch voll bescheuert. Ich muss, das muss doch, wenn ich in einem neutralen Gebiet bin, kommt ein Ork vorbei und will mir aufs Maul hauen, dann muss das auch so sein. Das heißt, ich habe gewartet, bis die ersten RP-PvP-Server für Deutschland online gegangen sind oder für Europa. Beziehungsweise es gab ja damals, dadurch, dass das Spiel so riesig war, gab es ja 5, 6, 7, 8, 9, 10 deutsche Server. Und als die dann da waren, ich glaube, es war irgendwann 2005 müsste das gewesen sein, da habe ich dann angefangen zu spielen. Und habe dann ja auch bis 2008 gespielt, also knapp 3 Jahre lang. Und dann, als ich nach Japan gegangen bin, habe ich aufgehört und habe danach auch nie wieder angefangen. Und war dann da auch raus. Ich habe auch relativ schnell festgestellt, dass das Ganze, mich hat das Rollenspiel tatsächlich da gehalten, dieses ganze Grind, also Grind war es ja nicht wirklich, aber Leveln hat mich nicht besonders interessiert im Vergleich zu meinen ganzen Kumpels. Ich war der mit Abstand Letzte, der das Maximallevel erreicht hat. Ich bin Ewigkeiten 5, 6 Level davor rumgedümpelt. Als die alle schon Level 60 waren und was ich was gemacht haben, war ich immer noch Level 52 oder sowas, habe ich mit anderen Dingen beschäftigt. Das heißt, für mich war da relativ schnell die Luft raus eigentlich, aber trotzdem diese grundlegende Faszination, das erste Mal in dieser Welt, ich weiß noch, ich habe mit einem Kumpel zusammen gespielt, wir haben es auf einer LAN-Party das erste Mal gemacht, weil ich damals noch kein DSL hatte. Und das heißt also, ich konnte noch nicht so wirklich irgendwie groß mitspielen. Das heißt, wir haben es auf einer LAN-Party gespielt, wir haben uns alles zusammen gekauft und haben dann auf der LAN-Party eben zusammen angefangen zu spielen. Und ich weiß, mit einem Kumpel zusammen bin ich dann rumgelaufen. Ich hatte einen Nachtelf-Schurken und der hat einen Mensch-Krieger, glaube ich, oder einen Mensch-Magier, weiß ich nicht mehr genau. Und man ist am Anfang in so 2 Gebieten, die eben dem Menschenkönigreich angehören. Das heißt, da ist alles sicher, da rennen nicht besonders fiese Leute rum oder so ein Kram. Und da gibt es eben umkämpfte Gebiete, das sind quasi neutrale Gebiete. Wenn man da reinkommt, dann kann man eben da von anderen Spielern angegriffen werden. Und ich weiß noch, dass es da irgendwie so einen düsteren Wald gab an der Grenze zu Westfall, das ist eben der Düsterwald, und an dieser Grenze hat man eben schon diese dunklen Bäume gesehen, die wie so eine Wand davor standen, und es gab so eine ganz kleine Brücke, die in diesen Wald geführt hat. Wir sind daran vorbeigelaufen und haben gesagt, oh, wow, lass da mal rübergehen. Und dann läufst du da rüber in diesen Wald und plötzlich wird das Ganze viel dunkler, es ist zwar helllichter Tag, aber alles total düster, Spinnen verhangen, die Musik wird komplett anders und dann steht da so in großen roten Lettern auf deinem Bildschirm umkämpftes Gebiet. Und wir beiden so, oh, wow, das ist ja super gruselig. Und das große Problem war natürlich klassisch, weil wir ja keine Ahnung hatten. Wir waren irgendwie Level 15 oder so ein Kram und da rennen halt nur Level 25 Spinnen dagegen drum. Das heißt, sind völlig unterlevelt. Und in WoW ist ja auch so, dass du so einen Agro-Bereich hast und je geringer dein Level ist im Vergleich zu dem Level der Kreatur, ist der Agro-Bereich der Kreatur riesig. Und dann stehen wir auf diesem kleinen Weg direkt hinter dieser Brücke und dann hören wir plötzlich so irgend so ein Gezischel von der Seite, gucken nach rechts und sehen dann einfach so 2 riesige Spinnen auf uns zugerannt kommen, die nur so Totenköpfe als Levelanzeige hatten. Und dann sind wir beiden schreiend wieder raus gelaufen aus diesem Wald und auch erstmal für 3, 4, 5, 6, 7 Stunden nicht wieder zurückgekehrt, weil wir erstmal leveln mussten. Aber das ist halt sowas, ne, dieses, dass du das Gefühl hast tatsächlich, ich bin jetzt schon seit 20 Stunden unterwegs in dieser Welt. Ich habe 2 riesige Gebiete gesehen, in denen ich stundenlang questen konnte. Und ich sehe jetzt schon den Rand eines neuen Gebietes. Und wenn ich die Karte aufmache, dann sehe ich, dass es 3 Gebiete, die ich jetzt ungefähr kenne, sind von 15, die ich habe auf dem einen Kontinent, nochmal 15 auf dem anderen Kontinent. Das heißt also, die Welt war einfach so beeindruckend riesig. Die Möglichkeiten, die du hattest, die alleine schon einfach durch die Welt zu reiten und 5 Minuten lang unterwegs zu sein. Klar war das unkomfortabel, aber gleichzeitig hat es dir ein Gefühl dafür gegeben, wie riesig diese Welt war und dass du wirklich in dieser Welt auch bist. Das war schon eine extreme Faszination für mich damals. Auch wenn das dann, wie gesagt, irgendwann abgeklungen ist, aber diese fast grundlegende Faszination in MMOs, die habe ich bis heute irgendwie. Also es ist immer noch, finde ich, so was Immersion und sowas angeht, einfach extrem spannend, was da bei MMOs tatsächlich passiert. Ich meine, du hast es ja immer nur von außen wahrgenommen, ne? Für dich war ja eben gerade WoW dieses als Außenstehender dieses verrückte Phänomen betrachten. Ich meine, letztendlich für mich war das natürlich immer so, ich habe das nie als jemand betrachtet, der so, ich kann überhaupt nicht diesen Hype verstehen. Ich glaube, das Problem war bei mir schon damals, dass ich habe ja auch Warcraft 3, das war, habe ich ja nicht gleich zum Launch spielen können, weil ich warten musste, bis mein Vater sich einen besseren PC kauft. Und mein Vater hat natürlich keinen Gaming-PC gekauft, sondern es war halt einfach ein bisschen besserer. Auf dem konnte ich Warcraft 3 gerade so ein bisschen spielen, so dass es flüssig lief. Mhm. Aber es war dann schon die Ära, wo ich dann immer öfter festgestellt habe, dass ich im Gegensatz zu meinen Freunden immer so ein, zwei Jahre hinterherhänge und ich auch nicht das Geld habe und die Muße habe, mir jetzt einen eigenen PC zu kaufen. Und es war dann ungefähr die Ära, wo ich dann als ich dann die PlayStation 1 irgendwann fest gekriegt habe und mir dann irgendwann dann vor der Entscheidung stand, was ich eben mit meinem Weihnachtsgeld kaufe und mich dann eben für die PS2 entschieden habe, wo es dann eben in die Richtung ging, dass ich einfach keinen PC hatte, mit dem ich in irgendeiner Weise hätte WoW spielen können. Mein Onkel ist nämlich dann ein sehr großer WoW-Spieler geworden. Ich glaube, der hat auch noch viel länger gespielt als du. Der hat bis 2012 oder so gespielt. Der hat also 8 Jahre fast WoW gespielt. Ja, das ist ziemlich lang, ja. Und immer wenn er halt da war, wenn er halt Raids hatte, dann habe ich ihn halt mal über die Schulter geguckt und er hat mir gesagt, ja, probier's doch auch mal und so weiter, hat mir auch dann auch die Disc da gelassen und ich habe gesagt, ich kann das mal probieren, aber es lief nie wirklich gut auf meinem PC, auf den wir hatten oder auf den Familien-PC und deswegen war das dann auch so eine Sache, dass ich dann das Gefühl, okay, ich glaube MMOs, so sehr sie mich, glaube ich, interessieren würden, als jemand, der auch Rollenspiele mag, der das Warcraft-Universum mag, ich glaube, ich bin jetzt erstmal raus und komme dann vielleicht irgendwann später, wenn ich einen besseren PC habe, rein. Und kam dieser Moment dann eigentlich nie, weil dann kam man plötzlich die Zeit der Notebooks und dann war die Geschichte zwischen mir und dem PC eigentlich gelaufen. Ja, das macht schon Sinn. Weswegen ich dann sozusagen es auch ewig gedauert hat, bis ich jetzt erst letztes Jahr überhaupt zu meinem ersten MMO gekommen bin, weil MMOs auf Konsolen natürlich dahingehend natürlich noch sehr auf einem ganz anderen Status waren, aber das ist jetzt heute vielleicht nicht das Thema sein. Also ich habe das natürlich immer von außen mitbekriegt. Ich wusste, habe natürlich in diese Geschichte gehört von Leuten, die bis Mitternacht ausgeharrt haben, um dann die Tür einzurennen und Leute, die von denen das Gefühl, dass sie verlassen ihr Haus nur wirklich zu dem Moment, in dem sie die neue Expansion kaufen müssen und so weiter. Und natürlich, ich habe viel gesehen von dem, was mein Onkel gespielt hat, natürlich nie komplett verstanden, um was da eigentlich geht. Dafür ist dieses Spiel einfach zu riesig und zu groß. Da hätte man einfach von Anfang an dabei sein müssen. Und mittlerweile, wo man dann irgendwann das Gefühl hat, okay, jetzt würde es wahrscheinlich theoretisch auch auf meinem Laptop laufen, war es natürlich dann irgendwie dann nicht mehr so dieser Drang da, das dann auch wirklich dann zu spielen. Und klar, es ist natürlich jetzt auch schon, ist ja auch schon ewig alt. Ich meine, theoretisch könnte ich jetzt wahrscheinlich auf meinem Laptop einfach, keine Ahnung, mir Warlords of Draenor kaufen und einfach anfangen, aber ich habe auch das Gefühl, mittlerweile ist World of Warcraft ein Spiel, das ist so, als würde mir jemand sagen, Final Fantasy 1 bis 10 ist eine zusammenhängende Story und du musst einfach auf jeden Fall alle 10 durchspielen bis zum Ende, das ich glaube. Da bin ich raus, da habe ich keinen Bock zu. Ja, völlig verständlich auf jeden Fall. Es ist auch genauso diese Zeit eben, das war eben die Zeit, wo ich dann so mit 14 meine Konfirmation hatte und das ist ja quasi der große Unterschied bei mir gewesen. Dieses typische Konfirmationsgeld, das man dann irgendwie halt kriegt. Ne? Man ist ja mit 14, wird man plötzlich reich beschenkt von Fremden und der Verwandtschaft und dann hat man einfach so einen Batzen Geld und dann ist die Frage, was macht man damit? Und ich habe mir davon ja meinen ersten PC zusammenbauen lassen und gekauft. Und das war eben so genau der Unterschied. Zu dem Zeitpunkt, wenn ich da nicht diese Konfirmation, das Konfirmationsgeld gehabt hätte, hätte ich mir wahrscheinlich keinen PC leisten können. Meine Eltern hätten sich nie einen Spiele-PC gekauft. Und wer weiß, wahrscheinlich wäre ich irgendwann auch bei Konsolen gelandet, weil es einfach billiger und effektiver gewesen wäre. Beziehungsweise bei mir ist natürlich auch der große Einfluss, dass natürlich alle meine Kumpels PC-Spieler waren. So, dass natürlich vielleicht auch ein bisschen was anderes war. Aber trotzdem, irgendwie dieser Zeitpunkt war es dann eben genau, wo ich dann mir einen PC gekauft habe und dann hatte ich einen Spiele-PC und dann konnte ich damit plötzlich viele Dinge spielen. Dann war es natürlich noch zusätzlich so, da bin ich zu dem Zeitpunkt 2006 bin ich nach Tübingen gezogen. Da habe ich ehrlich gesagt erst richtig angefangen zu spielen, weil wie gesagt, zu Hause konnte ich noch nicht so wirklich, weil einfach keine Internetverbindung da war und nur immer auf LAN-Party spielen ist ja natürlich auch nicht so wahnsinnig viel, was man dann wirklich spielt. Das heißt also, erst richtig angefangen zu spielen habe ich dann, als ich nach Tübingen gezogen bin, weil dann hatte ich plötzlich, ich habe auch im Wohnheim gewohnt, da hatte ich plötzlich extrem schnelles Internet und dann war es so, okay, bam, jetzt kann ich loslegen und richtig spielen. Und das hat alles so genau in die Zeit reingepasst einfach. Aber ich habe auch das Gefühl irgendwie, wie gesagt, über WoW, wir haben schon oft genug drüber geredet und so viel müssen wir, glaube ich, auch gar nicht mehr zu verlieren. WoW ist so ein riesiges Phänomen. Weiter geht's mit der Warcraft-Franchise, dass es vielleicht irgendwann mal Warcraft 4 gibt. Ich glaube, da hoffen alle sehr stark drauf. Der Warcraft-Film ist in Mache und ist einer dieser wenigen Filmprojekte, die tatsächlich wahrscheinlich auch was werten. Das heißt also, das gibt's auch noch in Zukunft und dann schauen wir mal, was Blizzard mit seinem mittlerweile ja leicht veränderten Kurs in Richtung eher casualige Sachen aus Warcraft 4. Da gibt's ja noch Hearthstone. Gut, es gibt noch Hearthstone, stimmt, Heroes of Warcraft. Das ist ja auch so ein bisschen als Spin-off maximal zu bezeichnen. Das hat ja wirklich mit der Franchise an sich fast gar nichts zu tun. Außer, dass es eben quasi so ein bisschen die Bilder davon inspiriert sind. Aber ansonsten ist es ja ziemlich losgelöst. Ja, Warcraft 4. Ich bin 4. tatsächlich gespannt, was mit 4 passiert. Ich weiß nicht, also, wenn man zurückguckt, Warcraft 3 ist jetzt schon, wie viele Jahre her? 12? Naja, es ist jetzt 2002 erschienen. Das ist jetzt 12, 13 Jahre her. Also, es wird zu langsam Zeit, allerdings, wenn man bedenkt, dass die dritte Erweiterung, also Legacy of the Void heißt ja, glaube ich, die Protoss-Kampagne von StarCraft 2 noch gar nicht draußen ist, ja. Muss man sich dann doch fragen, wie lange wir uns noch gedulden müssen, bis wir ein neues Warcraft RTS spielen können. Und ich gehe davon aus, dass sie da schon nebenher dran arbeiten, aber... Also ja. Ich bin mega gespannt drauf. Also ich meine, Warcraft 3, wie gesagt, eines meiner absoluten Lieblings-RTS, die es da so gibt. Ich habe StarCraft 2 nicht gespielt, weil ich keinen PC dafür habe, aber... Mein StarCraft 2 hätte ich auch noch auf jeden Fall Bock, aber Warcraft 4, wenn sie das ankündigen würden, das wäre schon etwas, wo ich das Gefühl habe, irgendwie will ich das auf jeden Fall auch irgendwann spielen können, auf irgendeinem PC. Ich meine, zumindest bei Blizzard heutzutage kann man immerhin zumindest sagen, das sind nie die technisch aufwendigsten Spiele. Nee, absolut. Das heißt, irgendwie wird das schon möglich sein, aber ich hätte mega viel Bock auf Warcraft 4. Ich auf jeden Fall auch. Ich habe da super Bock auf Warcraft 4. Vor allem, weil es ja auch immer so eine Sache ist. Das ist ja das. Ich meine, über StarCraft 2 waren die Leute schon geteilter Meinung. Aber es war nicht dieses Ding wie zum Beispiel Diablo 3. Bei Diablo 3 waren sich alle sehr sicher, okay, das haben sie zu sehr vercasualt, das gefällt den Hardcore-Spielern nicht mehr und. Bei StarCraft 2 gibt's ein paar Stimmen, die was Ähnliches sagen, aber bei StarCraft 2 ist bei weitem nicht so krass. Bei StarCraft 2 habe ich schon eher das Gefühl, es ist gestreamlined, das war ein bisschen casualiger, was mir persönlich so gut gefällt, weil ich fand StarCraft, ehrlich gesagt, zu kompliziert, StarCraft 1. Oder zumindest heutzutage finde ich es zu anstrengend, einfach das zu spielen. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, quasi klar, mit Diablo 3 sind in etwas falsche Richtung gegangen. Ich glaube, bei Warcraft 3 sehe ich da wesentlich weniger Gefahr, weil es immer noch RTS ist. Wenn sie es im Sinne von StarCraft machen und es einfach nur ein bisschen revolutionieren, dann könnte da echt was draus werden. Ich bin sehr skeptisch gegenüber der Lore. Ich weiß nicht genau, wo sie jetzt damit hinwollen, nachdem World of Warcraft so viel neue Lore und so viel verändert hat auch und im Nachhinein und hin und her. Bin ich mal gespannt, was sie damit machen würden, aber richtig Bock auf Warcraft 4 hätte ich auf jeden Fall. Und wenn es nur die Kampagne wäre, ich muss es ja gar nicht um den kompetitiv spielen, aber Warcraft 3 und Frozen Throne hat bisher, finde ich, immer noch mit Abstand die beste Kampagne, die ich jemals in einem RTS gesehen habe. Allein dafür würde ich es gerne spielen. Auf jeden Fall. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht der große PvP-Spieler. Selbst in meinen besten Zeiten Warcraft 3 habe ich nicht so viel PvP gespielt. Aber kampagnenmäßig hätte ich richtig, richtig Bock auf Warcraft 4. Ja. Endlich mal wieder. Ich meine, klar, WoW hat jetzt natürlich, es war so erfolgreich, dass es Sinn gemacht hat, Warcraft einfach erstmal auf WoW zu belassen, aber wenn man bedenkt, wo die Serie eigentlich angefangen hat und wo sie meiner Meinung nach dann auch mal wieder hingehören könnte nach über einem Jahrzehnt, wäre es echt schon toll, wenn Blizzard Warcraft 4 ankündigen würde. Ich meine, letztes Jahr auf der BlizzCon habe ich schon so ein bisschen gesagt, sie reiten jetzt sehr lange auf diesem 10-jährigen Jubiläum von World of Warcraft rum. Das wäre ja auch die perfekte Zeit gewesen. 20 Jahre Warcraft, 10 Jahre World of Warcraft. Wenn wir mal ehrlich sind, wäre das schon der perfekte Zeit. Ich mein, wir haben ja damals schon geredet, Overwatch war dann im Nachhinein, ich meine, das war eine neue IP, das war schon in dem Sinne spektakulär, weil es eine neue Blizzard-IP war. Aber was letztendlich geworden ist, habe ich gedacht, mein Gott, scheiß auf eine neue IP, gib mir einfach Warcraft 4. Absolut, ja. Ich glaube, das ist natürlich aber auch wiederum das Sympathische, ich kann ja auch verstehen, Blizzard ist eben keine Firma, die sowas dann plant, die dann sagt, bis zum 10-jährigen Jubiläum müssen wir irgendwas fertig haben. Wahrscheinlich, wenn sie es hätten präsentieren können, hätten sie es wahrscheinlich auch getan, aber wenn sie da nicht sind, dann sagen sie, ist uns egal, wir machen es nicht. Das gefällt mir auch immer noch sehr, sehr gut, dass Blizzard da eben einen eigenen internen Standard hat. Und nachdem sie mit World of Warcraft so erfolgreich waren, können sie sich auch alles erlauben. Die können sich auch erlauben zu sagen, wir brauchen halt 10 Jahre für das nächste Spiel. Die müssen sich keine Sorgen mehr um irgendwas machen. Also die Firma ist sowieso ziemlich fest im Sattel. Da kann nicht mehr wahnsinnig viel schief gehen auf jeden Fall. Ja, ich habe das Gefühl, ich hätte da noch viel mehr zu erzählen können. Ich habe noch ein paar andere kleine Anekdoten. Ich habe noch Anekdoten darüber, wie Jeff Kaplan da zum Beispiel hingekommen ist und dass die beiden, Jeff Kaplan und Rob Prado, die dann letztendlich World of Warcraft entwickelt haben, sich eigentlich aus einer EverQuest-Gilde kannten und. Also da habe ich noch einiges quasi, was ich noch an kleinen Geschichten auspacken könnte und vielleicht auch ganz gern würde. Aber ich habe das Gefühl, das übernimmt jetzt schon irgendwie so ein bisschen Überhand hier. Wir sind jetzt schon bei über 2 Stunden Aufnahmezeit. Das heißt also, vielleicht beenden wir es an dieser Stelle einfach mal. Wie man schon merkt, glaube ich, sind wir beide durchaus große Warcraft-Fans. Wie wir ja auch gerade schon gesagt haben, wir haben richtig Bock definitiv auf Warcraft 4. Ich persönlich bin auch durchaus gespannt auf den Warcraft-Film. Ich mag die Warcraft-Lore einfach extrem gerne. Von daher bin ich schon gespannt. Mal sehen, ob es eine der besseren Videospielverfilmungen gibt. Ich meine, die Messlatte ist nicht sehr hoch. Vor allem habe ich auch das Gefühl, einfach das, was Blizzard da investiert und vor allem auch investieren kann, dann den Anspruch, den Blizzard selbst hat und den auch die Fans haben. Ich habe das Gefühl, das könnte zumindest potenziell gut werden. Ich bin da weniger skeptisch als bei den meisten anderen Umsetzungen, aber das heißt natürlich nichts, klar. Das müssen wir abwarten, was da wirklich draus wird. Aber ich habe das Gefühl, das könnte tatsächlich echt ganz gut werden. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir am Ende jetzt noch kurz zu unseren Tasties und beenden damit dann die Folge. Ja, falls ihr irgendwie ein paar Wünsche habt, irgendwie, was wir vielleicht noch als Retrospektive machen können, ob euch die Retrospektive allgemein gefallen hat oder nicht, auch das wollen wir auf jeden Fall hören. Irgendwie, wenn ihr Bock mehr auf solche Themen habt, dann machen wir das vielleicht auch mal öfter, wie wir schon gesagt haben. Da gibt es so einige Serien, über die wir gerne mal reden würden. Und ja, dann meldet euch einfach mit Rückmeldungen und vielleicht auch mit euren eigenen persönlichen Momenten mit Warcraft und eurer eigenen kleinen persönlichen Geschichte. Die Kanäle kennt ihr ja. Und dann würde ich sagen, ja, Joe, sag doch mal, was dein Tasty für die Woche ist. Mein Tasty ist ein YouTube-Kanal von einem Typen, der sich Smooth McGroove nennt. Ich weiß nicht, ob du schon mal von dem gehört hast. Nee, noch der nicht. Der Typ, der wird dir, glaube ich, gefallen. Lange Haare und sehr langer Bart, also ein Fellow-Bartträger, der ganz tolle A Cappella-Videos von Videospielmusik macht. Also er nimmt sich selbst in mehrstimmig auf, also er nimmt sich sozusagen selbst in 8, 9, 10 Mal auf, er singt alle Stimmen sozusagen selbst und bastelt die dann eben zu einem ganzen Video zusammen und hat richtig tolle A Cappella-Arrangements von ganz vielen berühmten Videospiel-Musik-Klassikern eben, also natürlich Evergreens wie Zelda sind dabei, Mario, Final Fantasy, Tetris, Mega Man, Castlevania, Pokémon, Xenoblade, alles ist irgendwie dabei. Er lädt regelmäßig immer neue Videos hoch. Sein Kanal ist mittlerweile auch ziemlich beliebt. Ich glaube, hat auch schon über 1 Million Subscriber. Also möglicherweise kennen ihn vielleicht einige von euch auch vielleicht schon. Aber wenn nicht, schaut einfach mal rein. Sehr cool gemacht. Der Typ ist der hängt da mit sehr viel Herzblut drin und das merkt man meiner Meinung nach auch. Und wer auf A Cappella Musik steht und irgendwas auch zu Videospielen hören will, der sollte da auf jeden Fall mal reingucken. Ist auf jeden Fall ein Blick wert. Ja, das klingt total cool. Ich habe da tatsächlich noch nichts von gehört. Könnte schon sein, dass ich irgendwie mal so unbewusst oder einfach ohne mich jetzt dran zu erinnern, dass es der Name war, mal ein Video von gesehen habe. Klingt auf jeden Fall extrem cool, muss ich sagen. Kann ich mir definitiv mal angucken. Und so ein bisschen Videospielmusik, es ist ja eh immer, finde ich immer ganz schön. Ich persönlich beschäftige mich da nicht so wahnsinnig viel mit, auch weil ich das Gefühl habe, ich muss nicht, weil du mir einfach ich glaub, das Gefühl, die wichtigste Sache für diesen Satz habe ich jetzt schon im Tasty-Bereich 20 Mal gehört. Also, ja, wie ihr wisst, beschäftige ich mich ja nicht so mit Videospielen. Ja, aber wie gesagt, das ist so schön, weil ich das nicht muss. Irgendwie über dich kriege ich eh alles Aktuelle mit, da muss ich mich gar nicht selbst drum kümmern. Wenn irgendwas Wichtiges ist, seht's mir das schon. Von daher kann ich da sehr zufrieden mit sein. Ja, klingt auf jeden Fall sehr, sehr cool. Kann ich nur empfehlen. Schaut euch das definitiv mal an. Ich werde es definitiv auch tun. Mein Tasty ist etwas, das vielleicht auch nicht so ganz unterm Radar geflogen ist und vielleicht auch schon der eine oder andere kennen könnte, aber für alle anderen will ich es trotzdem nochmal der Vollständigkeit halber erwähnen, zumal ich es auch mal wieder einfach eine coole Geschichte finde. Und zwar geht es dabei um das jetzt gerade erschienene Half-Life 2 Update. Das ist ein Update, das nicht direkt von Valve kommt, sondern von Fans gemacht wird. Das wird schon seit 2009 von Fans gemacht. Ist vom Prinzip her eine Art riesiges Grafik-Update für das Spiel mit kleineren Veränderungen. Und nachdem die jetzt seit Ewigkeiten, wie gesagt, daran gearbeitet haben und immer wieder verbessert haben, hat sie jetzt das offizielle Okay von Valve gekriegt, wurde von Valve quasi aufgenommen. Sie haben eine Definitive Edition quasi produziert und haben das Ganze jetzt umsonst rausgebracht. Man kann sich das Ganze über Steam runterladen, das ist also offiziell integriert einfach. Wurde auch schon gesponsert von Nvidia, von Origin PC, von so ein paar größeren Hardwarefirmen, die das sehr cool fanden und eben mit Sponsoring unterstützt haben, damit die Jungs und Mädels eben das Geld hatten, um das auch wirklich nebenher als Hobby weiterhin zu machen. Und ja, das Ganze ist jetzt rausgekommen. Es gibt ein paar sehr, sehr coole Vergleichsvideos für Leute, die noch in der Hinsicht quasi skeptisch sind. Sollte man sich definitiv mal angucken. Es sieht tatsächlich wesentlich schöner aus, das Spiel. Super atmosphärisch. Ich meine, es ist bei weitem kein schlecht aussehendes Spiel heutzutage. Half-Life 2 ist doch schon ein paar Jahre alt, aber gleichzeitig ist die Source Engine bis heute noch eine, die benutzt wird und immer noch sehr, sehr powerful. Und das, was eben die Source Engine besonders gut kann, eben das Darstellen von Gesichtern und so ein Kram, ist es auch heutzutage noch beeindruckend. Ist einfach ein fantastisches Spiel. Ich habe es jetzt schon öfter mal erwähnt. Ich habe auch den Black Mesa Mod schon mal erwähnt und. Half-Life 2 ist einfach ein geniales Spiel. Falls ihr es immer noch nicht habt, holt's euch. Das ist tatsächlich nicht wahnsinnig teuer und es gibt ständig und ewig Sales. Und jetzt kann man es auch nochmal in einer riesigen, upgedateten Version spielen, die tatsächlich super viel aktuelle Shader-Effekte und einbaut, sodass quasi auch die Grafik nochmal ein bisschen aufgebohrter ist und noch schöner ist als im Original. Super cooler Move, finde ich auch wieder. Ich meine, warum auch nicht natürlich? Das ist ja wie bei Fanübersetzung oder so ein Kram. Die meisten Videospielproduzenten sind da ja relativ offen, wenn es um sowas geht, gerade weil es ihr Produkt eigentlich nur verbessert. Cool, dass eben Valve die Plattform hat, wie zum Beispiel Steam, und das dann entsprechend auch einfach integriert. Man kann es also darüber einfach offiziell beziehen. Vorher gab es nur über externe Websites. Und super coole Sache einfach für alle, einfach eine riesen Win-Win-Situation. Die Jungs haben da super viel Zeit und dann auch wirklich Geld investiert. Betreuen das, wie gesagt, seit über 6 Jahren fast. Extrem coole Geschichte einfach. Und für jeden, wie gesagt, der vielleicht mal wieder Bock auf Half-Life 2 hat oder es noch nie gespielt hat, holt's euch, ladet euch das Update runter und genießt die Grafikpracht eines auf aktuellen Stand gebrachten Half-Life 2. In jeder Hinsicht cool. Ja, Half-Life 2. Dieses eine Spiel, wo alle sagen, ja, das sollte man auf jeden Fall mal gespielt haben, auch wenn man kein Ego-Shooter-Fan bin, ist irgendwann mal. Stimmt auch. Mal. Irgendwann mal, wie gesagt, also das ist ja auch klar. Ich glaube, Half-Life 2 gibt es ja sogar für die Konsole nicht. Wurde das nicht mit der Orange-Box damals mit ausgeliefert? Ich bin mir 100% sicher, dass das für die Konsolen gibt, ja. Also ich kann es dir nicht genau sagen, wann und wie das passiert ist, aber ich kann mir nicht vorstellen. Ich meine, dass in der Orange-Box drin war, aber ich kenne nur die Orange-Box eigentlich nur wegen Port. Ah nee, das war auf jeden Fall in der Orange-Box drin. Die Orange-Box, ja, darauf basiert es halt. Es gibt auf jeden Fall eine PS3 und eine Xbox 360-Version, ja. Die sind 2004 für Windows erschienen, Xbox 2005, Xbox 360 2007, PS3 auch 2007. Ja, mal schauen. Ja, lohnenswert auf jeden Fall. Kann man nicht anders sagen. Aber die Konsolenversion kann man natürlich nicht modden, deswegen passt es überhaupt nicht in dein Taste hier rein, aber... Nee, das ist richtig, stimmt. Ja, die, aber gut, ich meine... Richtig, da habe ich ja auch, damit bist du ja angekommen, nicht ich. ja, ich glaube auch nicht, dass sie das irgendwie für die Konsole umsetzen, da es ja ein offizielles Update quasi ist. Aber ja, keine Ahnung, müsste man sich mal informieren. Aber für die Nicht-Konsoleros unter euch spielt Half-Life 2. Und für die Konsoleros auch. Ich weiß nicht, ob es irgendwelche Nicht-Konsoleros gibt, die noch kein Half-Life 2 gespielt haben. Wer weiß, man muss es einfach nochmal gesagt haben. Half-Life 2 ist ein fantastisches Spiel. Ja, dann würde ich sagen, sind wir am Ende der Folge angekommen. Wie gesagt, wir haben ja lang genug gebraucht auch. Ja, ich hoffe, ihr freut euch über geballte 2 Stunden Uncommon Taste mal wieder. Hoffentlich hat sich das Warten gelohnt. Wie gesagt, wir freuen uns über Rückmeldung, wenn ihr noch mehr solche Themen haben wollt oder so. Wir haben da ein paar in der Hinterhand. Für die nächsten 2 Wochen sind die Themen allerdings, für die nächsten 2 Folgen sind die Themen allerdings schon grob geplant. Da werden wir gegebenenfalls auch nochmal eine kleine Veröffentlichung zu auf Facebook oder sowas machen, dass ihr euch dazu äußern könnt schon mal. Aber danach steht es wieder offen. Das heißt, da könnte man dann durchaus schon mal schauen, ob man vielleicht mal wieder sowas macht. Rückmeldung freut uns auf jeden Fall. Ja, und dann hoffen wir, dass ihr uns gewogen bleibt und beim nächsten Mal wieder einschaltet. Mein Name ist Merlin. Mein Name ist Joe. Und ihr habt gerade Uncommon Taste Podcast gehört. Zu finden unter www.uncommontaste.de. Auf Wiederhören. Wiederhören.